Transparenz für die Ohren. Vertritt mich einer oder wie? Nö, wir haben nur auf dich gewartet eigentlich. Okay, dann fange ich nochmal von vorne an. Also, ich begrüße alle Anwesenden zur Landesvorstandssitzung am 4.8. Und wie immer persönlich den André, den Korax, den Harry, den Hans Haarschnitt, die Cassandra, die Moni, den Silvio und die Vako. Und da kommt der Tikane Roga noch rein. Die Vako nimmt auf. Und wir starten sofort mal mit der Feststellung. Einmal ist form- und fristgerecht eingeladen worden. Der Vorstand ist auch beschlussfähig anwesend. Und das Erste, wie immer, ist das Protokoll, ist die Abstimmung und das Protokoll der letzten Landesvorstandssitzung. Gibt es Gegenstimmen zur Annahme des Protokolls? Gibt es Enthaltungen? Ich enthalte mich. Dann ist das Protokoll angenommen bei einer Enthaltung. Und als nächstes in der Liste, wie immer, die Berichte des Landesvorstands. Der Paki kommt etwas später, hat er mitgeteilt. Damit wäre der Wastel auch schon der nächste der Berichtenden. Und zur Information für Tikane Roga, Corvin ist der Stahlrabe. Ja, mein Bericht für die letzten paar Tage ist recht knapp. Wir hatten eine LAVO-Klausur. Es gab ein paar Tickets zu bearbeiten. Ich habe den Stammtisch in Münster besucht. Ich habe ein bisschen was für die Landtagswahl, also für unsere Aufstellungsversammlung vorbereitet. Und ich bin ein paar Tage ausgefallen wegen Rücken. Das ist noch nicht ganz abgeklungen. Wenn ich heute dann und wann ein bisschen unaufmerksam sein sollte, seht es mir bitte nach, dann liege ich gerade am Boden und versuche, den wieder einzurenken. Ja, danke, Wastel. Das nennt sich, glaube ich, Hexenschuss. Fragen an den Wastel. Wastel, wie alt bist du? Ich bin alt. Und Teile von ihm sogar noch älter. Okay, keine Fragen. Dann wäre jetzt der Dennis an der Reihe, der auch schon fleißig im Pad mitschreibt. Dennis, bitte sehr. Genau, diese ganze PPI-Geschichte mit vorbereitet, als ich dann irgendwie mit durchgeführt, mehr gemacht, als ich eigentlich geplant hatte. Unsere LAVO-Klausur, unsere Sprechstunde, was die übrigens äußerst produktiv war, diese Sprechstunde, und wir da ja sogar noch irgendwie einen Folgetermin gemacht oder machen wollen zu den Dingen, die wir besprochen hatten. Dann Hausaufgaben, die während der LAVO-Klausur angefallen sind, schon gemacht, als auch eben das, was schon vorher da war. Zum Beispiel zum Japan-Tag die kommunalen Mandatsträger und Mandatsträgerinnen eingeladen. Haben auch einige geantwortet, die wollen auch kommen. Und dann hatte ich heute, das ist mir jetzt ganz neu, ganz frisch noch im Gedächtnis, es ist ja da ein äußerst sehr erfolgreiches Interview zum Darknet und zum Vorratsdatenspeicherung und diese ganzen Geschichten. Und wenn es gut läuft, dann ist das sogar eine ganze Zeitungsseite. Da bin ich sehr gespannt. Ja, vielen Dank, Marco, Dennis. Fragen an den Dennis? Marco hatte gerade kurz darauf gewiesen, NRW-Tag, nicht Japan-Tag, nicht Dennis? Habe ich Japan-Tag gesagt? Ich meine natürlich den NRW-Tag, der leider, also da vielleicht noch gerade, da kommen wir aber gleich nochmal zu, der leider zum selben Zeitpunkt wie der Bundesparteitag stattfindet. Ich hätte auch eine Frage. Stell. Dennis, wie bemisst man oder wie misst man einen Erfolg bei einem Interview? Wir hatten eine halbe Stunde dafür angesetzt und sie hat tatsächlich noch Folgetermine abgesagt, weil sie das Thema so interessant fand und sie dann auch noch sagte, ich konnte sie wirklich von dieser Sache überzeugen. Und dieses Interview war dann keine halbe Stunde, sondern 2,5 Stunden. Und wir haben dann nicht nur über diese Sachen gesprochen, also technische Dinge wie Darknet und so weiter, was ich gerade gesagt hatte, sondern dann auch in Folge noch über die Piratenpartei und unser politisches Verständnis. Und sie hofft, dass sie das jetzt alles reinkriegt. Also es wurde auch aufgezeichnet, sie hatte das alles aufgezeichnet, die Redakteurin, das war auch die Chefredakteurin von der Zeitung. Und hatte das eigentlich vor, jetzt am Freitag in die Zeitung zu geben, weil das aber jetzt so umfangreich geworden ist, hofft sie, dass es Freitag wird, aber geht eher von nächster Woche aus. Ja, wenn du jetzt vielleicht nur anfügen könntest, welche Zeitung das denn war? Das ist die Neue Westfälische. Das ist die Lokalzeitung bei euch? Das ist eine Lokalzeitung. Ich habe, was diese Sache angeht, eben nur unsere lokalen Dinge angesprochen, weil ich eben nicht der Vorsitzende bin oder irgendein Fraktionsvorsitzender, sondern ich habe mich hier rein auf Ostwestfalen-Lippe beschränkt, was das angeht. Und da gab es eben von dieser Zeitung jetzt Response. Andere Zeitungen muss ich leider anschreiben nochmal, weil ich hatte diese Anfrage am Freitag rausgeschickt und wartete auf Antworten am Montag, aber wir hatten ja am Montag unseren Serverausfall, womit E-Mails auch nicht gingen. Und ich vermute einfach, das sind einige Antworten von Pressedingen irgendwie verschluckt worden. Gut, okay, das wäre es dann zum Tätigkeitsbericht. Da keine weiteren Fragen auftauchen, wäre ich sogar der Nächste in der Reihe. Das war nicht wirklich viel. Das war die LAFO-Klausur, bei der ich da war. Das war die Landessprechstunde. In der vergangenen Woche ein paar Vertragsangelegenheiten, die selbstverständlich dem Datenschutz unterliegen. Kleinigkeiten im Organisatorischen, im Prinzip noch der halbe Urlaubsmodus. Das wird aber wieder anders. Das wäre es von meiner Seite aus. Fragen? Sehe, das ist nicht der Fall. Dann danke ich mir und gebe weiter an den Sokratos. Ja, das übliche, Tickets, diverse Mitgliederlisten für KVs und AVs, die Sprechstunde, die Klausur, dann mal wieder ein bisschen Mitgliederdatenpflege und immer noch bei den Streichungen, wobei die ersten im Umlauf bereits jetzt abgestimmt sind und der erste kleine Lauf raus. Vielen Dank, Ralf. Fragen an den Ralf. Ginge. Sehe, das ist nicht der Fall, dann wäre der Stahlrabe der Nächste. Bitte sehr. Der Stahlrabe war wieder nicht fleißig. Der Starer hat ein bisschen Request-Tracker gemacht und war mal wieder auf dem wiederbelebten Stammtisch Neues, um Dinge zu besprechen, wie auch Wahlkampfmodus beispielsweise. Der Stahlrabe hat die LAFO-Klausur verpennt und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das mag nicht so produktiv war. Ich habe leider noch nichts mitgekriegt, aber ich hoffe da auf Bestes. Und ich hoffe, es wird auch irgendwann wieder besser. Im Moment geht's halt nicht. Ja, wir wissen, dass du auf persönlicher Seite, der sehr eingespannt ist, macht dir da erstmal keine Gedanken drum. Bezüglich des Stammtisches erstmal erfreulich, dass überhaupt noch Stammtische stattfinden. Ich kenne Kreise, da gibt's gar nichts mehr stammtischtechnisch. Deswegen kannst du dich eher freuen. Fragen an den Stahlrahmen. Dazu eine Anmerkung. Wir haben den Stammtisch auch ausgesetzt gehabt, nicht unbedingt mangels Interesse, aber mangels anderweitiger Aktivitäten, sind aber der Meinung, dass das jetzt langsam wieder Zeit wird, weil Wahlkampf und so, Rheinkreis Neuss, Flächenkraften, und da kann ich nur zu ermutigen, das in allen anderen Kreisen auch mal zu versuchen. Teilweise kriegen die Leute wieder echt Bock auf Wahlkampf. Es werden wieder Leute aktiv, von denen man eher nichts gehört hat, die aber nach wie vor interessiert immer verfolgen, was die Piraten oder was wir so machen, weil es sind ja teilweise auch Mitglieder. Sprecht die Leute an, wieder was. Ihr werdet wahrscheinlich mehr Response kriegen, als ihr erwartet. Okay, ihr habt den Stahlrahmen gehört. Vielen Dank dir, Daniel. Da keine weiteren Fragen sind, waren das die Berichte des, zumindest der anwesenden Personen des Landesvorstands. Der nächste Punkt in dem Pad. Ach so, ja, es gibt wie immer Statistiken, die haben die einzelnen Kollegen eingetragen. Bei Bedarf kann nachgelesen werden, wer auch immer im Pad ist. Und dann kommen wir zu den Terminen. Die lese ich ganz kurz im Schweinsgalopp vor. Also, wer es noch nicht weiß und wer es noch nicht mitgekriegt hat, Ende August am 27.28. ist der Bundesparteitag in Wolfenbüttel 2016-2, der im Wesentlichen davon geprägt sein wird, dass dort Bundesvorstandswahlen stattfinden. Ich habe versucht, in Wolfenbüttel Hotelzimmer zu kriegen. Das ist äußerst schwierig, da relativ wenige Hotels da sind, die auch noch relativ knappe Kontingente nur haben. Allerdings, kleiner Tipp für Kurzentschlossene, in Braunschweig gibt es jede Menge Hotels mit jede Menge Kontingent. Und Wolfenbüttel ist tatsächlich mit der Bahn von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof knappe 10 Minuten entfernt. Also das geht auch in Braunschweig. Die Preise sind in etwa so wie im Wolfenbüttel auch. Wir haben zeitgleich den langweiligen NRW-Tag in Düsseldorf. War natürlich ein kleiner Scherz, ist natürlich alles andere als langweilig, ganz im Gegenteil. NRW wird 70 und die Piraten im Besonderen präsentieren sich dort und auch in der Landesgeschäftsstelle. Also, das Wochenende ist in jedem Fall geblockt. Wer nicht in Wolfenbüttel ist, ist bitte in Düsseldorf. Eine Woche später, am 4. September, macht Mecklenburg-Vorpommern mit der Landtagswahl dort den Aufgalopp zum Superwahljahr von September zu September. Und wir drücken den Kollegen die Daumen. Ich weiß nicht, ob jemand unterstützt oder jemand schon da war oder Wahlkampfhilfe leistet. Wer auch immer dorthin fährt oder hinfahren will, der kann ja vielleicht ganz kurz mal in den entsprechenden Raum kommen, zwei Sätze dazu sagen. Ansonsten bitte auch den Termin vormerken. Wiederum eine Woche später, am 10.9. feiern wir 10 Jahre Piratenpartei in Berlin. Dazu gibt es auch einen Eintrag oder einen Wiki-Eintrag. Link ist im Pad. Wir haben einen Tag später am Sonntag die Kommunalwahl in Niedersachsen, also quasi die Nachbarn sind dran. Ich weiß gar nicht, wie viele Mandate die errungen haben beim letzten Mal. Es sind einige, auch wenn einige aus verschiedenen Gründen wieder rausgefallen sind. Nichtsdestotrotz wichtiger Termin und Wahlkampfhilfe wird auch dort gerne gesehen. Wir haben am 17.09., das ist wieder eine Woche später, Stopp TTIP-Demos, unter anderem auch in Köln und anderen Städten. Einen Tag später am Sonntag. Dann wird es langsam ernst. Die AGH-Wahl in Berlin, also mittlerweile, sie klopft an die Tür. Bitte auch dort Wahlkampfhilfe leisten. Ich hörte von Kollegen, die da waren, es ist echt groovy dort. Also und es ist echt cool und es macht Spaß und die Leute sind nett und ihr seht jede Menge Piratenpromis dort in Berlin und Berlin ist sowieso immer eine Reise wert, wie man so schön sagt. Voraussichtlich am 24. und 25. September, ich weiß gar nicht, ob der Termin, wieso der Termin jetzt schon fix ist oder eine Woche später, ist die AV, das heißt die Aufstellungsversammlung zur Landtagsliste in NRW und so wie es aussieht in Gelsenkirchen. Da kann die WAKO möglicherweise zwei Sätze noch zu sagen. Und am 19. und 20.11. voraussichtlich der dritte Landesparteitag in NRW. Das wäre es erstmal von Seiten der Termine und wir kommen zu denen, die da vorlagen seit der letzten Sitzung und seit einigen Sitzungen. Das heißt, wir haben Wahlprüfsteine, weder Paki und Masch sind da. Paki kommt später, Masch ist im Urlaub. Das heißt, wir werden den Punkt flott überspringen. Wir haben die Programmkommission, Umsetzungsbeauftragter der Wastl. Wastl, bitte. Ja, die Programmkommission hat ihren Job aufgenommen. Wir haben zuletzt noch auch auf unserer LAFO-Klausur kurz Rücksprache gehalten, wie das ist, ob wir auf der AV noch ein LPT abhalten sollen, um halt irgendwie einzelne Ergebnisse der Programmkommission einzuarbeiten. Wir haben uns aber dann dazu entschlossen, die AV wirklich separat durchzuführen, ohne LPT-Anteil. Und das stößt auch dann auf Zustimmung der Programmkommission, sodass wir halt quasi Ende des Jahres zusammen mit der Wahl des Vorstandes, der Wiederwahl des Vorstandes, der Neu des Vorstandes, wie auch immer, dann halt auch Ergebnisse der Programmkommission beschließen wollen werden. Wenn es da Fragen zu gibt, dann mal los. Ja, das klingt ja ganz gut. Das heißt, wir können den Punkt jetzt endlich als erledigt kennzeichnen? Es gibt die Programmkommission. Ich bin dafür umsetzungsbeauftragt. Es gibt Menschen, die sich da engagieren. 1, 2, 3, 4, 4, 5 habe ich jetzt auf dem Schirm. Es dürfen sich natürlich weiterhin Leute melden, die mitarbeiten wollen. Von daher würde ich es ganz gerne einfach noch immer noch als laufend im Protokoll belassen wollen. Alles klar. Müssen diese 5 Leute von uns beauftragt werden, Wastl? Oh, da muss ich mal eben kurz gucken, wie der Satzungsänderungsantrag genau lautete. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt eine Programmkommission und deren Ergebnisse der LPT dann abstimmt oder vom Vorstand übernommen werden. Das ist quasi so eine Art Arbeitsgruppe. Aber ich gucke nochmal eben nach. Reiche ich nach. Ja, weitere Fragen an den Wastl in Sachen Programmkommission? Sehe das nicht der Fall, dann danke ich dir, Wastl. Und der nächste Punkt ist die Wahlkampfkoordination. Das ist der Jojo. Der ist heute auch verhindert. Also schieben wir den Punkt auch und gehen gleich zum nächsten. Die LAFO-Sprechstunde mit der Fraktion hängt auch hier schon eine Weile in der im Pad rum. Und ich sehe den Roni als Ansprechpartner. Und letztes Mal haben wir das zum Beispiel probiert. Da habe ich das mal ein bisschen aktiver da vorangetrieben, ohne das jetzt irgendwie groß anzukündigen. Und noch haben einige Leute keine E-Mail bekommen. Aus den Sachen, die wir jetzt zusammengesammelt haben, machen wir was Neues. Aber das war das letzte Mal zum Beispiel schon einer so einer Punkte und ich glaube, das müssen wir gar nicht immer so groß ankündigen, weil das hat das letzte Mal schon ziemlich gut funktioniert. Aber das kriegen wir noch besser hin. Das heißt, wir können den Punkt auch als erledigt kennzeichnen? Nein, möchte ich nicht. Das soll so ein eigener Arschtreter auch für sich, für mich sein. Weil ich sehe das immer noch nicht als komplett abgeschlossen an, aber man arbeitet eben dran. Aber bitte diesen Arschtreter doch für mich drin haben. Alles klar. Danke dir, Dennis. Dann haben wir den Punkt Sperrklauselklage. Da habe ich noch die Sachen auf dem Schreibtisch liegen. Da werde ich auch zur Abarbeitung jetzt endlich kommen, Gott sei Dank. Paki ist noch nicht da. Wir kommen zum nächsten Punkt. Also auch den Punkt nochmal schieben und bitte mich als klaren Schuldigen hier kennzeichnen. Das habe ich zu verantworten, dass das Ding noch hier im hier in der Schwebe hängt. Ausschreibung LAFO-Team, was auch immer das sein mag, weiß ich jetzt gar nicht, aber da ist Jojo beauftragt, der wie gesagt nicht da ist. Das heißt, wir springen dort auch und kommen zu den Infos der Fraktion. Und ich habe auch schon Moni im Zuhörraum gesehen und würde mich, nicht nur ich, sondern auch der Rest des Vorstands, würde ich sehr freuen, wenn die Moni hochspringt in den Sprechenraum und uns mal auf den Stand der Dinge bringt. Hallo Moni. So, jetzt könnt ihr mich hören. Ja, wir hören dich. Okay, ich hatte so ein bisschen Probleme hier mit dem Mumble. Ja, ich habe nicht viel zu berichten, weil auch wir Sommerpause haben. Im Landtag ist alles ziemlich weit runtergefahren, weil der Landtag im Moment auch umgebaut wird. Es ist unglaublich laut. Ich war jetzt die Tage da. Der ganze Eingangsbereich wird neu gemacht. Man muss halt einen riesen Umweg laufen, um überhaupt ins Büro zu kommen. Es waren relativ wenig Leute da, weil natürlich alle oder viele im Urlaub sind. Das Einzige, was tatsächlich in der Sommerpause weiterläuft, ist der Pua Silvester. Das habt ihr mitbekommen. Das geht ja immer wieder auch durch alle Medien. Da ist ja große Aufregung. Die CDU versucht weiterhin, Herrn Jäger da vorzuführen. Und ansonsten gibt es im Moment keine Ausschusssitzung. Ich kann für mich halt nur sagen, dass ich mich mit meinen Leuten, wir bereiten uns natürlich jetzt auf den Herbst vor, auf die Haushaltsdebatte für 2017, welche Themen wir noch angehen wollen, welche Anträge wir auf jeden Fall noch stellen wollen. Also es ist so ein bisschen Hintergrundarbeit, sich jetzt vorbereiten für den Herbst, und ich denke, das machen die anderen auch. Einige von uns werden sicherlich nach Berlin fahren. Ich werde jetzt wahrscheinlich am Wochenende und bis Mitte der Woche nach Berlin fahren und helfen. Und ich denke mal, das werden andere Abgeordnete auch tun, sodass da keine Langeweile aufkommt. Aber sowas ganz Tolles, Aktuelles ist sonst nicht zu erzählen. Fragen an die Moni? Ja, dann hätte ich eine Frage. Und zwar, wann geht es denn offiziell wieder los? Offiziell geht es wieder los, ich glaube, das ist die Woche nach dem Bundesparteitag, also Ende August. Ist wieder offiziell Fraktionssitzung, Ausschusssitzung, alles, was dazugehört. Aber es kommt bis dahin, sage ich nochmal hier auch als Werbung, bis dahin kommt noch die Gamescom, wo ja einige von uns involviert sind. Die anderen Termine habt ihr gerade genannt, sodass ich glaube, dass bis dahin ja sicherlich auch noch einiges Wichtiges zu tun ist. Das ist ein gutes Stichwort. Warum ist eigentlich die Gamescom nicht in den Terminen drin? Das nur mal als Reminder für uns, die Vakus im Sprechenraum. Moni, du leuchtest permanent. Ja, ich sag, irgendwas mit diesem Mumble ist gerade nicht in Ordnung. Das muss ich mir gleich mal eben in Ruhe angucken. Ja, also meine Frage wäre, ob es schon Infos gibt, was die Fraktion an diesem NRW-Tag macht, von wann bis wann, was und so, weil wir müssen das ja noch so ein bisschen bewerben. Da kann ich dir nichts zu sagen, weil ich da in der Vorbereitung nicht involviert bin, und die Abgeordneten, sprich ich und wir haben da bislang auch überhaupt gar keine Infos zu. Alles klar, danke. Weitere Fragen an die Moni? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ja, dann danke ich der Moni ganz lieben Dank für die unermüdliche Arbeit, immer wieder auch den Stein nach oben zu rollen und als verlässlicher Posten quasi der Fraktion hier zu sein. Danke, Moni. Ich werde rot. Okidok, dann haben wir jetzt Anträge an den Landesvorstand. Und da haben wir was, glaube ich, beim letzten Mal in der letzten Sitzung schon da war, auf Wiedervorlage, nämlich die Leimfe-Survey Komfort Update. Dass wir jetzt Kohle für Komfortgeschichten haben. Aber gut, es sei es drum. Der Dennis ist derjenige, welcher als Antragsteller oder Verkünder hier genannt wird. Dennis, bitte. Ich rufe den Stone Pirate, wenn er mich hört, in den Sprechenraum. Also wir hatten das eigentlich also irgendwie das letzte Mal schon durchbesprochen, und da hat Stormpirate noch ein paar Sachen dazu erzählt. Es geht darum, dass wohl dann keine Updates mehr manuell durchgeführt werden müssen, sondern eben automatisiert laufen. Und man sich das eben auf mehrere Instanzen wohl teilen könnte. Das ist eine Jahreslizenz, so, ja genau, für 99 Euro. Da drin ist eine Update-Anzahl von 120 enthalten, also sollte es 120 Updates geben pro Jahr, dann ist eine Instanz damit abgedeckt. Sollte es um 10 Updates geben, dann sind eben 12 Instanzen damit abgedeckt. Genau, da hatten wir eigentlich irgendwie gesagt, dass wir das ja für eine Komfortgeschichte, wo man dann gegebenenfalls auch keine Dokumentation mehr so braucht oder so, das auch ausgeben könnten. Warum haben wir den geschoben? Den haben wir, ja, das ist eine gute Frage. Also ich wollte den schon vor zwei Sitzungen abstimmen. Wenn ich mich erinnere, gab es da nochmal Nachfragen wegen der Bundeslizenz und der NRW-Lizenz und ob es da nicht irgendwelche Synergieeffekte zu ergreifen galt, ob man da irgendwie Kosten sparen kann. Okay, lass mich mal raten, wir sind diesbezüglich noch nicht weitergekommen. Der Stone Pirate ist da. Ah, da ist er, Stone Pirate, bitte sehr. Achso, bei der Gelegenheit natürlich erstmal herzliches Willkommen, schönen guten Abend an den Paki, der noch ganz abgehetzt aus dem Büro hier endlich eintreffen konnte, aber hol erstmal Luft, komm erstmal zu Atem, wir machen erstmal fröhlich weiter Anträge. Hallo Paki. Hallo zusammen. So, noch einmal die Ergänzung. Also ich habe bis von Bund noch keine Antwort bekommen, allerdings, soweit ich das gehört habe, haben die halt keine. Und Sache ist halt, die Frage hat, dass sie halt mitnutzen. Ich weiß es nicht, ob schon bezüglich des Server down schon irgendwie ein Kommentar war. Daran sieht man momentan, dass wir momentan doch ein bisschen, doch etwas, dass wir alle auch ganz gut so außerhalb der Piraten zu tun haben, der Agitechnik. Und deswegen, selbst unabhängig davon, ob es Synergie gibt oder nicht, würde ich trotzdem darum bitten, das als einen Antrag zuzustimmen, weil es ist wirklich darum, einfach Arbeit zu entlasten. Das wäre, also mal, da muss man sich schon mal zumindest um dem Punkt schon mal keinen Kopf mehr machen, dass das aktuell gehalten wird, dass man jedes Mal sich erstmal remote einloggen muss und dann das aktuell zu halten, Line Survey, sondern kann das direkt von einem Webinterface machen. Es geht wirklich einfach um Arbeitserleichterung. Und die, wo das jetzt passiert ist, dass wir den Termin verschwitzt haben, dass Server umzieht, ist es nochmal sozusagen, da merkt man, dass es wirklich sehr, zumindest aus meiner Sicht sehr sinnvoll wäre, uns das, diese Arbeitserleichterung zu ermöglichen. Der Dennis hat eine Wortmeldung. Du hattest, ich glaube, auch das letzte Mal gesagt, das können Administratoren dann durchführen, beziehungsweise alle Administratoren, welche eben im Lime-Server die gewissen Rechte dafür haben. Also das ist jetzt kein Over-the-Air-Update, beziehungsweise kein Update, welches dann im Hintergrund läuft, sondern man muss es dann eben antriggern. Dann hattest du auch noch gesagt, dass du aktuell Skripte anpasst. Ist das dann auch noch notwendig oder würde das dann irgendwie automatisch laufen oder brauchen wir die gar nicht? Also die Skripte, die ich jetzt mir zurechtgebastelt habe, die wären obsolet. Die wollte man nicht mehr brauchen und du hast richtig erfasst. Es läuft nicht automatisch, man muss es immer manuell anstoßen. Und das ist auch das Problem derzeit für mich, weil ich mich sowieso jede regelmäßig bei Lime Survey, bei der Survey-Instanz nochmal einloggen muss, um zu sehen, ob ein Update vonnöten ist. Deswegen ist dann schon mal gestanden, einmal einloggen, einmal gucken und wenn es nachher einer von euch ist, der da Admin, wer auch immer jetzt von euch nochmal der Admin ist, der jetzt zuständig das machen kann, da sieht er dann, aha, Update ist da, okay, Marek, drücke ich jetzt mal auf Komfort-Update und dann wird das Komfort-Update durchgeführt. So ist die Idee. Und die rudimentäre Aktualisierung des Betriebssystems, des Servers, also Betriebssystem-Updates und so weiter, die laufen dann weiter ganz normal im Hintergrund. Allerdings ist das dann nur noch, das ist dann praktisch wirklich nur noch absolute Routine. Das sind dann schon, dann braucht man für diese Maschine, wenn es hochkommt, vielleicht dann, solange keine Fehler auftreten, maximal 2 Minuten pro Aktualisierung und nicht 4 bis 5. Ist deine Frage damit beantwortet, Dennis? Ja. Dann hat der Corvin um Wort gebeten. Ja, ich möchte das gerne auf eine andere Ebene heben, die Frage. Ich weiß, dass du das nicht so gemeint hast, Bernd, aber es geht ja nicht irgendwie darum, dass die AG Technik jetzt irgendwas komfortabel bekommt, was auch anders geht. Ja, natürlich geht es auch darum, aber ich würde das einfach mal so sehen. Die AG Technik arbeitet seit Jahren klaglos und absolut zuverlässig für uns und die bittet wirklich selten um etwas. Alleine dafür wäre ich schon geneigt, diese 99 Euro auszugeben, einfach als Anerkennung, dass wir auch einfach mal staten, wir möchten euch gerne die Arbeit erleichtern, ohne dass ich jetzt verstehe, was dahinter steckt oder nicht. Ja, vielen Dank. Ganz kurz, nur um es einmal veranschaulich zu machen. Jeder, der eine WordPress-Instanz schon mal administriert hat, der weiß und geht hin und klickt dann auf den Button und dann wird das Update wird ein Update installiert. Beziehungsweise das Update runtergeladen, dann wird installiert. Genau um diese Möglichkeit geht es, dass die freigeschaltet wird. Ja, ich habe das schon verstanden. Ich habe das nur mal so plakativ gesagt. Ja, vielen Dank, Corvin. Dann habe ich mich noch eingetragen mit einer Frage. Und zwar, wenn wir dieses Update kaufen, ist das quasi ein Abo, das sich automatisch jedes Jahr erneuert und gekündigt werden muss? Oder stehen wir quasi jedes Jahr vor dieser Frage? Da erwischte mich jetzt gerade auf den falschen Fuß. Ich meine, muss man jedes Mal selber verlängern. Also das ist kein Abo, sondern das ist wirklich ein Paket, was man jedes Jahr neu bucht. Weil ich mache mich gerne nochmal schlau. Gut, aber irgendwelche, ich sag mal, Vertragsunterlagen oder Bedingungen oder so, die kriegen wir ja dann mit der Rechnung, oder? Ja, klar. Sache ist halt die, ja, doch, klar. Ja, dann kann man das ja auch daraus ableiten, ist ja kein Problem. Bastel. Ja, ich würde gerne einen Vorschlag machen. Also ich halte das für sinnvoll, auch um halt unsere Leute zu entlasten, die halt an dieser Stelle, sei es mal gesagt, einen super Job gemacht haben in den letzten Tagen und unsere IT da irgendwie gerettet haben. Ich finde, es ist nicht selbstverständlich, dass man einfach so mal so einen halben Tag oder noch länger irgendwie mit mehreren Leuten daran arbeitet, unsere IT am Laufen zu halten. Vielen Dank dafür an dieser prominenten Stelle. Ich finde, wir sollten das auf jeden Fall befürworten und wir können ja dafür sorgen, dass es dann halt so läuft, dass man das halt dann jährlich neu starten muss, damit es halt nicht zu einem Selbstläufer wird. Vielen Dank, Bastel. So, wenn es jetzt keine weiteren Fragen mehr gibt über dieses Update oder an den Stone Pirate, dann würde ich das jetzt in der Tat nämlich hier auch zur Abstimmung stellen wollen. Sehe, das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir jetzt ab über ein Update für die Lime-Survey-Instanz. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Dann ist das einstimmig angenommen und damit kann das beschafft werden. Ne? Super, danke. Ja, nicht zu danken, ja. Sehr gerne. Danke an dich und an die AG Technik für die Arbeit in der letzten Woche. Moment, ich habe noch eine kurze Frage. Wer kümmert sich jetzt darum? Kümmerst du dich darum? Ich kann mich drum kümmern. Ich werde mich dann beim Schatzi bezüglich dann eventuell Daten und so weiter. Ich sehe hier Rechnungsadresse und so weiter, dann kriege ich dir eine Rechnung. Kein Problem, sehr gerne. Gut, dann leite ich das in die Wege. Ja, und vielen Dank. Und ich bleibe halt auch, ich danke auch und ich bleib halt dran, zu klären, ob Bund und so weiter sagt, ach ja, wir beteiligen uns doch gern dran, um uns auch ein bisschen Arbeit zu erleichtern. Ich hoffe, dem ist so, dann wäre es tatsächlich eine Win-Win-Situation. Alles klar. Gut, dann kommen wir zum nächsten Antrag, das ist 2075-04, Verlängerung der Adobe Creative Cloud Lizenzen. Antragsteller ist der Tim Reuter. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Paki dazu was sagen kann. Nee, leider nicht. Würde ich morgen machen. Habe ich es nicht geschafft. Okay, Doc, dann schieben wir diesen Antrag nochmal. Ich glaube, wir haben da auch jetzt im Augenblick noch keinen Zeitdruck, ne? Doch, haben wir, das sollte möglichst schnell passieren. Ich gucke, dass ich morgen den Preis in den Umlauf schicke. Das muss dringend gemacht werden. Ja, oder so, kein Problem. Können wir einfach hier an dieser Stelle mal die inhaltliche Diskussion durchziehen und dann einfach den Beschluss dann im Umlauf durchstimmen? Gibt es überhaupt dann noch Fragen zu klären? Eigentlich nicht, nee. Also es wird auf jeden Fall günstiger als vorher. Ja, und irgendwie, ich habe schon gelesen, eine Volllizenz ist sinnvoll, brauchen wir. Den Rest gucken wir mal. Irgendwie inhaltlich ist das doch durchgesprochen. Also, ja. Dann schieb's in Umlauf und wir stimmen das durch. Hatte ich vorher, ja, das macht Sinn. Danke. Ja, vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, Paki. Dann kommen wir weiter. Dann machen wir das auf Umlauf, wie gesagt. Und wir kommen weiter auf 21.29.16. Stop West Casto aktiv. Stop West Castor aktiv, du lieber Himmel. Antragsteller Danebot, ist der da oder kann ihn jemand vertreten? Der hat uns geschrieben, dass er heute nicht kann. Der ist unterwegs. Wirklich so ein bisschen vorgestellt hatte er es ja vor 2 Wochen schon mal. Also, soweit ich weiß, habe ich diese Lingener Erklärung schon unterzeichnet. Und ich weiß nicht, warum das jetzt nochmal hochkommt. Ja, er schreibt hier, er bittet die Landesvorstände in Niedersachsen, NRW, sich anzuschließen. Also ich kann mich da nicht anschließen, wenn ich nichts zur Erläuterung habe. Ich komme jetzt auch nicht dazu, mir jetzt irgendwelche Links durchzulesen. Es wäre sicherlich hilfreich, wenn Danebot das quasi, ich sag mal, höchstpersönlich erläutern könnte. Vorschlag schieben bis zum nächsten Mal. Gegenrede? Bitte sehr. Es geht darum, bei dem Antrag von Danebot darum, dass wir die Demo unterstützen und zu der Demo aufrufen. Es geht darum, dass wir uns dagegen aussprechen, dass wir radioaktives Material hin und her schicken und vor allem halt in AKW in Belgien und Frankreich zurückliefern quasi. Und stattdessen halt das lieber hier bei uns behalten, wo es sicherer sei. Und Unterpunkte sind, dass wir halt fordern, die Brennelementeherstellung in Lingen und in der Uranreichung in Gronau, dass wir das halt beenden wollen. Weiterer Unterpunkt ist, dass die Demo sich dafür ausspricht, die AKWs im Emsland, Gronde, die Hange, Duell, Fessenheim, Kattenom abzuschalten und sich halt für regenerative und generative Energien stark zu machen. Die Demo findet statt am 29. Oktober. Es ist noch ein bisschen hin, von daher ist es nicht dringend. Okay, aber sowas braucht ja auch irgendwie ein bisschen Vorlauf. Und in Summe finde ich, auch wenn wir uns bereits dem Lingener Pamphlet irgendwie angeschlossen haben, dass man diese Demo durchaus unterstützen kann. Das ist, glaube ich, auch durch unser Programm ganz gut gedeckt, dass wir uns für regenerative und generative Energien aussprechen und grundsätzlich zumindest bei der herkömmlichen Art und Weise der Atomkraft-Energiegewinnung dafür ausgesprochen haben, dass wir die beenden wollen. Von daher braucht man das, glaube ich, nicht schieben. Ich finde, wir können das unterstützen. Mit anderen Worten, du bist dafür, das jetzt quasi auch abzustimmen in dem Sinn. Das ist mein Vorschlag. Wollen wir da vielleicht vorher, bevor wir abstimmen, einmal so die Stimmungslage abfragen im Vorstand? Das wollte ich gerade tun. Ja, gegensätzliche oder aber auch gleichlautende Meinung dazu? Gleichlautende Meinung. Gleichlautende Meinung. Nicht gegensätzlich, aber mein generelles Problem immer, direkte Demonstration tue ich mich sowieso mit. Das übergeordnete Thema Ausstieg aus der konventionellen Atomenergie, gar keine Frage. Die konkreten Forderungen, die da jetzt gestellt werden, ehrlich gesagt, ich habe da keine Ahnung von. Ich würde mich enthalten. Ja, also ich sehe es ähnlich. Ich sehe das auch nicht als Aufgabe des Landesvorstands, permanent zu irgendwelchen Demos aufzurufen. So gut, so sinnvoll und so gewinnbringend sie auch immer sein mögen. Das kann jeder privat machen. Jeder kann auch privat dahin fahren, daran teilnehmen oder es auch lassen, wie auch immer. Da ist ja jeder seines eigenen Glückes Schmied. Aber ich habe grundsätzlich sowieso, das wisst ihr auch, grundsätzlich sowieso ein Problem damit, auch zu den, meinetwegen in Anführungszeichen auch zu den guten Dingen, hier permanent zu Demos aufzurufen. Wir sind keine Demo-Partei oder Demo-Organisation, sondern wir sind in der Tat eine politische Partei und ich darf bei der Gelegenheit den Hans-Joachim Friedrichs mal zitieren, der sagte das zwar in einem anderen Zusammenhang, nämlich im Journalistischen, man macht sich nicht gemein mit den Dingen, auch nicht mit den Guten. Von daher ganz klar dagegen. Und der Dennis hatte eine Wortmeldung. Genau, wir sind eine politische Partei, wie du schon sagtest, und wir hatten das jetzt das letzte Wochenende sogar, wo es dann eben im Radio hieß, folgende Jugendorganisation, folgender Parteien oder folgende Parteien rufen zu einer Demo auf gegen oder für. Und das ist eben auch eine Mechanik, weswegen man zum Beispiel, und in der man sehr klar ein Statement positionieren kann, beziehungsweise in der man auch sehr klar wieder in die Öffentlichkeit treten kann. Und dadurch, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Demo Beteiligung aufrufen, dann könnte es eben, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, wie das genau ist, aber dass wir nicht dazu aufrufen, sondern eben uns auch diese Demo unterstützen, beziehungsweise eben beteiligen und dass man eben auf diese sogenannte Unterstützerliste kommt und dann heißt es eben auch, folgende Umweltverbände als auch die Piratenpartei rufen dazu auf. Und das kann schon eben nicht nur ein Statement und eine Symbolik sein, sondern eben auch ein politischer Prozess. Ja, bin ich ganz deiner Meinung, Dennis. Mal abgesehen davon, dass ich da wahrscheinlich auch... Entschuldigung, Paki, aber du musst dich hinten anstellen, ich hätte auch noch eine Wortmeldung. Oh, wo denn? Sehe ich gar nicht. Ich stand in der Tat auch im Chat, Wastel. Aber ich habe es nicht gesehen. Ach, ich muss an Baum schicken, ne? Sorry, okay, sorry. Ja, oder an Vorstand. Aber kam hier nicht an, Wastel, bitte. Nee, mach du zuerst. Ja, ich finde schon wichtig, dass wir da bei sowas mitmachen, in Demo oder hin oder her. Das ist relativ nah in unserer Umgebung. Wir haben zu Tihange und Duel in Belgien uns geäußert. Es geht vor allem darum, dass jetzt bis 2022 die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, aber die Atomzuförderung und die gesamte Infrastruktur drumherum, die wird so mehr oder weniger vernachlässigt. Und da sind halt einzelne Umweltticker von uns tätig. Und ich glaube schon, dass das eine Landesbrisanz hat, auch weil zum Beispiel die Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag drin stehen hat, dass sie die eigentlich abschalten wollten. Das haben sie bis heute nicht gemacht. Insofern ist es da unsere politische Aufgabe, auch den Finger drauf zu zeigen und zu sagen, Leutchen, vergesst das nicht einfach. Bastel. Ich habe mal gesehen, dass die Meinung von Stahlrabe nachzuvollziehen ist, wenn es darum geht, irgendwie in jeder Stadt, in jedem Bezirk, irgendwie in NRW irgendwelche Demos zu unterstützen. Aber hier geht es dann wirklich darum, eine Demo zu unterstützen, die von Landesbelang ist und es ist auch Landesthema. Ja, auf ministerialer Ebene geht es ja irgendwie regelmäßig darum, halt auch in Gronau Urenco da irgendwie abzuschalten, also die Urananreicherung zu stoppen. Und von daher finde ich, dass wir als das Organ, welches für den Landesverband NRW der Piratenpartei Deutschland spricht, ja, da können wir nicht einfach sagen, macht doch, haben wir nichts mit zu tun. Wenn sich Menschen dann irgendwann dazu entscheiden, das war eine Scheißentscheidung des Vorstandes, sich dafür auszusprechen, dann sollen sie uns abwählen. Und wenn sie das richtig fanden, dann sollen sie uns wieder wählen. Dafür sind wir da. Ich finde, wir sollten das unterstützen. Also es wäre mir sehr lieb, du sprichst, was das angeht, erstmal nur für dich soweit. Aber der Stahlrabe hat eine Wortmeldung. Ja, das bleibt ja auch unbenommen. Und wenn der Vorstand hier eine Entscheidung trifft, da ich Teil des Vorstands bin, trage ich die auch mit. Ich habe unabhängig davon, was ich von Demonstrationen halte, auf welcher Ebene auch immer, habe ich aber in diesem speziellen Fall gerade gesagt, ich habe keine Ahnung davon. Also wenn es darum geht, beispielsweise Brennelemente nicht zu transportieren, die sind hier sicherer als in Belgien. Entschuldigung, keine Ahnung, kann sein, weiß ich nicht. Aber deshalb enthalte ich mich einfach da. Ja? Wenn das wirklich plakativ darum ging, Atomkraftwerke abschalten, insbesondere alte, baufällige, keine Ahnung, ja, natürlich, steht auch im Programm. Gar keine Frage, aber in diesem speziellen Fall kommen ja mehrere Themen auf die Tagesordnung. Und die Expertise melde ich mich einfach hier mal. Weitere Stimmen aus dem Vorstand oder sind der Worte genug gewechselt? Ansonsten, ja, bitte auch, Wortmeldung aus dem Zuschauerraum. Ansonsten bitte auch aus dem Zuhörerraum sehr gerne Beiträge oder Meinungen dazu. Ja, das ist nicht der Fall. Und wenn es bei uns sonst auch nichts gibt, dann können wir dann auch auf allgemeinen Wunsch hin das Ding abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? Und zwar von mir. Gibt es Enthaltungen? Von mir. Dann haben wir 4 Stimmen dafür, eine Enthaltung, eine Gegenstimme. Damit ist das, damit ist der Antrag angenommen. Gratuliere. Dankeschön. So, dann haben wir als nächstes den 21.4498, angemieteter Raum VKV Essen, temporäre Nutzung durch EPA, Einmannversorgungspaket oder was war das? Anderer Stelle ist der Wilfried. Ist der Wilfried da? Der Wilfried ist nicht da. Ich habe mit dem schon gesprochen. Es geht um irgendwie einen kleinen Raum, der irgendwie nur mitgenutzt werden darf, da wir den da pro forma angemietet haben für eventuelle Veranstaltungen. Haben wir ihm erstmal gesagt, er soll die Sachen da ruhig reinlegen. Wir nutzen den nicht und letztendlich geht es nur darum, dass wir den jetzt irgendwie nochmal annehmen, den Antrag. Aber das war jetzt nichts Wildes. Ich konkretisiere das nochmal. Das geht um Lagermöglichkeiten für Dinge, für die die Fraktion dort die Lagermöglichkeit zur Verfügung stellen darf, aus rechtlichen Gründen. LV, so wie ich das verstanden habe, dürfte das. Wir könnten einfach sagen, jo, wir stellen den Raum zur Verfügung. Genau. Ist auch nur temporär, weil die im Moment keinen Raum hatten. Der ist denen irgendwie weggebrochen. Und es wird wahrscheinlich nur ein paar Wochen sein und dann wird das wieder rausgetragen. Alles sehr wahrscheinlich und möglicherweise und vielleicht. Ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich viel verstanden von dem, was du gerade gesagt hast, Paki. Um was geht's da jetzt und um welchen Raum wollen die nutzen? Warte mal, ich suche mal das kurz. Steht doch im Pad. Lies doch, da steht's doch. Ja, dann können die auch im Pad mal gucken, ob sie im Pad Kohle kriegen. Oder einen Raum. Vielleicht ist ja auch ein Raum im Pad. Lass mich mal kurz nur was bestätigen, dann kann ich was dazu sagen. Welche Zeile im Pad? 330. Okay, ja, wie ich das befürchtet, nein, gehofft hatte, es geht da um eine Bürgerinitiative mit dem Namen Essen packt an. Diese Bürgerinitiative hat sich 2000 irgendwann zu ELA spontan gebildet und hat da halt, sag ich mal, Essen aufgeräumt. Ich vermute mal, dass die da halt sich wieder halt ja wieder Aktionen haben und die brauchen halt Lagerräume. Ist eine tolle Sache in Essen, kann man machen. Ist eine tolle Sache. Okay, ich hatte schon vermutet, dass das eventuell ein Zweitwohnsitz werden soll für Petra Hinz. Ist denn jemand von uns da mit dabei bei dieser Bürgerinitiative? Also, da der Wilfried halt den Antrag gestellt hat, vermute ich mal, dass Wilfried dabei ist. Also, ne, so wie irgendjemand, also ich glaube nicht, dass da halt irgendwie vier Schlüssel halt von der Fraktion ausgegeben werden. Dementsprechend habe ich da genügend Vertrauen zum Wilfried, dass der da halt, sag ich mal, die Schlüsselgewalt behält. Wer wäre verantwortlich oder wer würde das in oder aus Essen betreuen? Der Antragsteller. Ratsherr in Essen. Wilfried Adami. Das wollte ich auch sagen. Antragsteller. Der Antragsteller stellt einen Antrag, Raumnutzung, der ist dann verantwortlich. Genau. Umso besser. Der hat ja auch direkt geschrieben, wenn da was schief geht, sorgt er persönlich für die Entsorgung. Ich denke, das ist risikolos. Ja, ich habe auch bereits mit dem Markus Pajong, das ist der Leiter von dieser Initiative, Kontakt aufgenommen. Und der war total glücklich. Worüber? Ja, dass wir da Interesse beziehungsweise halt die Neigung gezeigt haben, dass das irgendwo geht und dass sie nachfragen und so weiter. Also hast du ihm das quasi schon zugesagt? Mein Gott, es geht um Raum, den die Essener Piraten nutzen. Jetzt stimmt den Antrag positiv ab, Leute. Gut, gibt's weiter. Kümmert sich einer, also bitte. Gibt's weitere Wortmeldungen oder Fragen zu dem Punkt? Oh, Paki, da hast du jetzt wieder einen Thread auf der Mailingliste generiert. Ja, das fallen wieder alle vom Glauben ab. Ich sehe das nicht der Fall. Dann können wir das Ding hier auch abstimmen. Und zwar geht es um den Antrag 21-4498, der die temporäre Nutzung des Raumes VKV Essen. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Dann ist es einstimmig bei einem fehlenden Wastel. Das heißt also, alle restlichen sind einstimmig dafür. Und wir kommen zum nächsten Antrag. Das ist 21-4642, ein Finanzantrag. Antragsteller Markus von Kreller hat bereits Unterstützer vom Piratenschlumpf. Artgerecht Pirat, ist der Antragsteller zufälligerweise da? Der Antragsteller weilt derzeit da. Aber ich wäre geneigt, den Antrag zu übernehmen. Ja, dann mach das. Also ich übernehme den hiermit. Das ist ein VKV-Antrag aus meinem Kreis. Ich glaube, der ist selbsterklärend. Ich unterstütze das auch aus Gründen. Weiß ich auch, dass das budgettechnisch kein Problem ist und ich bitte, das positiv abzustimmen. Jo. Oder hat da jemand Fragen zu? Der Roni hatte sich gemeldet. Darf man da einfach hinkommen? Roni, bitte. Jetzt hat Paki meine Punchline kaputt gemacht. Ja, bin ich dann auch eingeladen? Ich sag jetzt, der Ratsherr der Stadt Karst, der Piratenratsherr der Stadt Karst, nämlich Markus von Kreller, ist sehr umtriebig, sehr aktiv und sehr, natürlich ist der, seid ihr eingeladen, klar. Okay, halten wir mal fest, dass ihr hier gerade dabei seid, die Kassen quasi zu plündern für das eigene Vergnügen in auf Partys mit den Linken und der Piratenpartei. Jetzt bitte dann doch aber mal, was ist das für ein Rahmen? Wer gehört zum Einladungskreis etc. etc.? Corwin? Während der... Ich muss passen. Die Vaku ist im Sprechraum. Vaku, bitte. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das ein VKV-Antrag ist. Wir als Vorstand haben eigentlich kaum die Möglichkeit, sowas abzulehnen. Das Budget ist da. Er hat die formelle Anzahl von Unterstützern. Das sind auch nicht irgendwelche Leute, sondern das sind Leute, die sich auskennen. Die sind aktiv. Ich unterstütze das auch. Ja, müssen wir das echt durchdiskutieren noch? Ja, jetzt ja. Also nachdem du sagtest, dass wir keine Möglichkeit haben, den abzulehnen, das sehe ich aber bei solchen Sachen durchaus anders. Wenn du quasi die Kohle, die Parteikohle für das eigene Vergnügen ausgibst, haben wir sehr wohl sogar die Pflicht, es abzulehnen. Das nur mal so nebendran. Wer gehört da zum Einladungskreis? Ist das für den Bürger, ist das für die Fraktionen oder gibt es da irgendwelche weiteren Informationen? Habe ich eben schon gesagt, ich muss passen. Ich müsste die Mail-Konversation nochmal raussuchen. Das ging, glaube ich, auch über die Neusser-Liste. Da hat er um Unterstützung geworben. Ich bin jetzt hier auf dem Laptop. Ich komme auf die Neusser-Liste von hier aus nicht drauf. Ich kann die Frage leider nicht beantworten. Wenn ihr mir ein paar Minuten gibt, ich bin auf der Liste. Ich muss nur gerade meinen Mail-Client starten. Wann ist denn das? Wann soll denn das Fest sein, Corwin? Weiß er doch nicht. Steht ja auch nicht im Antrag drin. Das ist alles sehr doof jetzt, ja. Ich guck mal gerade ein Momentchen. Übrigens, so früher im Finanzteam habe ich es immer umgekehrt gehalten, Bernd. Ich war immer sehr geneigt, solche Anträge einfach laufen zu lassen und dann am Ende, wenn Rechnungen kommen, dann zu prüfen, sind die Rechnungen wirklich für Dinge, die der Parteiarbeit dienen oder nicht. Und dann die Rechnung ablehnen. Aber die Unterstützung gebe ich schon mal eher leicht. Mit anderen Worten, die Leute voll gegen die Wand rennen zu lassen. Ja, das wollte ich auch. Die wissen ja selber. Also ich meine, das Sommerfest an sich ist ja nicht diskutabel. Das ist ja, die Leute sind selbstverantwortlich. Die wissen genau, was sie dürfen und was nicht. Und wenn sie es nicht wissen, können sie gerne fragen. Und wenn die Schindluder damit treiben, dann werden bestimmte Beträge einfach nicht erstattet. Aber in meiner Zeit ist das, wenn überhaupt, ein- oder zweimal vorgekommen. Also normalerweise klappt das schon. Also ich kann auf der Mailinglist jetzt nichts finden. Oder war das, wann war das? Weißt du das noch? Nee, weiß ich nicht. Er schreibt hier auch nicht der Fraktion, hat das nochmal mit drei Ausrufezeichen quasi nochmal verdeutlicht. Also wegen meiner können wir das Ding abstimmen. Ich wäre auch sehr dafür, das abzustimmen und zuzustimmen. Gibt es da andere Auffassungen bezüglich der Abstimmung heute? Gut, dann können wir das Ding abstimmen. Das ist dann der Finanzantrag 21.4642. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Damit wäre das einstimmig. Vielen Dank. Und wir kommen zum nächsten Finanzantrag 21.5436 AV zur Landtagswahl 24.25.09. in Gelsenkirchen. Die Landtagswahl ist, glaube ich, nicht am 24.25.09., sondern ist erst nächstes Jahr im Mai. Wahrscheinlich ist der Termin der AV damit gemeint. Anyway, Antragsteller ist die VAKO. Bitte sehr, VAKO. Dankeschön. Ja, ihr habt mich am Samstag angerufen von eurer Klausur. Ihr habt darüber gesprochen, wo denn jetzt nun die AV stattfinden soll. Wir hatten Gelsenkirchen eigentlich schon sehr lange geplant, aber es ist da nicht so einfach mit dem Internet. Da wurde uns zunächst was zugesagt, was dann doch abgelehnt wurde, dass wir da also eine Leitung nutzen können. Wir haben daraufhin 3 andere Angebote noch eingeholt in den letzten Wochen, die aber preislich alle deutlich über jeglichem Budget liegen. Das geht bei etwas über 5.000 Euro los und dann bis 7.000 rund. Ihr habt, glaube ich, darüber gesprochen auf der Klausur und ich hatte es so verstanden, dass ihr das im Umlauf schon beschließen wolltet. Und weil ich aber nicht sah, habe ich einfach nochmal den Antrag gestellt. Was heißt das jetzt mit dem Internet? Sind diese 1.000 dann obsolet oder wie? Nein. Vielleicht mag der Dennis da was zu sagen, der kennt sich da besser aus. Wir haben auch gestern noch mal drüber gesprochen. Also die Halle, wie man es in dem Antrag sieht, kostet 45 Euro. Vielleicht ein paar Euro mehr drauf, das sind wir noch am gucken, aber die Halle kostet eben 1 Euro pro Stunde. Das ist nix. Dann müssen wir aber Technik... Das war nicht die Frage. Ich fragte bezüglich des Internets. Genau, das Internet kostet 1.000 Euro, fertig. Und das können wir auch kriegen. Ja, ich muss jetzt eben mal organisieren. Also das wird sich jetzt eben äußern. Also das kann auch weniger sein, aber ich hoffe auch, dass es weniger ist. Aber jetzt müssen wir eben Internet organisieren. Da ich ja bei der Klausur nicht dabei war, Vako hat gerade gesagt, wir hatten ursprünglich ein Angebot, das kommt aber nicht zustande. Das heißt, diese 1.000 Euro sind die Alternative oder der Plan B zu dem Angebot, was wir vorher hatten. Ist das korrekt so? Die 1.000 Euro habe ich jetzt geschätzt, weil wir irgendwie Internet dahin kriegen müssen. Und zwar auf andere Art und Weise als ursprünglich geplant. Richtig. Und das könnte zum Beispiel wieder der Dennis-Spezial-LTE-Dingsbums-Router sein oder sonst irgendwas. Genau. Dennis? Hm? Und du kriegst das hin, ne? Und wenn nicht, machen wir den LPT einfach ohne Internet, ne? Also es gab ja noch Hallen mit Internet, nur wie Vako eben gerade sagte, die überschreiten unser Budget eben erheblich. Und deswegen müssen wir jetzt eben auch zum Beispiel in Technik als auch Internet, als auch sonstiges eben noch zusätzliche Kosten auf uns nehmen. Okay, jetzt sagen wir mal, jetzt gehen wir mal von den 1.000 Euro aus. Da das Ding dann alternativlos ist, rein preislich, heißt es also entweder, wir kriegen die Halle für 1 Euro ohne Internet oder wir kriegen die Halle für 1 Euro plus 1.000 Euro mit Internet. Aber wie auch immer, wir treffen jetzt den Beschluss Gelsenkirchen und 24. 25. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Also ihr müsst, glaube ich, bis zum 12. August eingeladen haben. Wir haben eine Aufstellungsversammlung, wir müssen die Kandidatenseite publik machen, es soll vielleicht vorher noch im Mumble gegrillt werden, also es ist eigentlich allerhöchste Eisenbahn, dass dann ein Beschluss fällt. Und die Woche später ging nicht, oder was? Warum die Woche später? Wir haben ja eigentlich, also ihr habt auf einer gemeinsamen Klausur diesen Wunschtermin beschlossen, Fraktion und Landesvorstand. Nee, weil bisher war für mich immer kommuniziert worden, entweder dieses Wochenende oder ein Wochenende drauf. Genau, das Wochenende da drauf käme zum Tragen, sollten wir für dieses Wochenende, was wir jetzt zum Beispiel im Antrag stehen haben, keine Halle finden, aber das haben wir ja nun. Also, womit ich auf alle Fälle ein Problem habe, ist dieses Halle in Halle. Da werde ich in keinem Fall mitgehen. Also 1.300 Euro für was auch immer da auszugeben, da erschließt sich mir auch der Sinn nicht. Lass da mal kurz auch Vako erklären. Ja, also Halle in Halle, was es bedeutet, ist, glaube ich, klar. Der Grund, warum wir das machen, ist nicht eine reine Verschönerung, sondern das Problem, was wir in der Halle haben. Ich weiß nicht, ob du in Gelsenkirchen warst, ich glaube schon. Das ist ja so ein bisschen turnhallenmäßig. Da gibt es, um das hintere Drittel der Halle abzuteilen als Kantinenraum, so wie man das von den alten Turnhallen kennt, so eine komische Matte, die dann runtergeht. Diese komische Matte hat aber keine Türen. Also wenn man da durch will, muss man die Matte hochfahren und wenn so runter ist, müssen die Leute durch einen Abstellraum hinten auf den Hof, um in die Kantine reinzukommen. Und das halte ich speziell bei einer Aufstellungsversammlung, wo wir auch noch viel Platz brauchen werden für eine Wahlstraße, für eine ziemliche Katastrophe. Also diese Halle in Halle dient tatsächlich auch der organisatorischen Aufteilung bzw. der räumlichen Aufteilung dieser einen großen Halle. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, soll dann praktisch in dem Teil die Wahlstraße mit aufgebaut werden und die Möglichkeit geschaffen werden, dass man dazu Kantinen geht. Eine Kantine als auch einen Raum zum Sprechen und solche Dinge eben alles, damit das eben nicht die Versammlung stört. Genau, und diese Wand, also die Rückwand von dieser Halle in Halle wird 2 Türen haben, durch die man dann von einem Raum in den anderen gelangen kann, ohne über den Hof zu gehen. Das heißt mit anderen Worten, ihr wollt diese Trennwand zur Hälfte runterlassen und dann quasi eine eigene, was auch immer, eine eigene Trennwand einziehen, oder was? Richtig. Und da liegt uns auch ein Angebot vor und das käme halt eben auch 1300 Euro. Hassel, du hast eine Wortmeldung? Ja, schon mehrfach. Ja, ich war im Pad, Entschuldigung. Also ich glaube, wir haben am letzten Wochenende in Kenntnis der Situation vor Ort etliche Minuten darüber diskutiert, was denn wohl am besten wäre. Und ich glaube, wir haben in Kenntnis der Vor- und Nachteile, die wir die AG Events erarbeitet haben, dafür uns dafür entschieden, das in Gelsenkirchen zu tun. Warum fangen wir jetzt die Diskussion nochmal ganz von vorne an? Das verstehe ich gerade nicht. Ganz einfach, weil das falsch wiedergegeben ist von dir. Wir haben uns nicht in Kenntnis, oder ich zumindest nicht, in Kenntnis der Details, sondern lediglich in Kenntnis der groben Rahmenbedingungen. Das war Termin, Halle und Hallenpreis. Ich habe auch bei der Klausur, wenn du dich erinnern magst, immer wieder vehement dagegen votiert. Damals hieß es ja Halle in Halle aus Verschönerungsgründen, damit die Wände nicht so nackt aussehen, falls die Presse kommt. Das wurde zumindest auf der auf dieser Klausur so kommuniziert. Und wenn du dich erinnerst, habe ich auch da schon vehement dagegen votiert und dagegen argumentiert. Ja, aber wenn du dir den Antragstext anschaust, dann steht da nur, der Landesvorstand beschließt die AV zur Landtagswahl am 24. und 25.09. in Gelsenkirchen durchzuführen und nichts von Halle in Halle. Mit anderen Worten, das heißt, das Budget würde dann nochmal extra eingebracht und abgestimmt werden. Korrekt. In der Beschreibung selber steht nochmal eine Kostenaufstellung. Ja, und wenn wir Halle in Halle nicht wollen, dann streichen wir den Punkt. Fertig. Vako? Ja, ich wollte nur nochmal ergänzen, dass wir mit Halle in Halle bei gesamt unter 3000 Euro liegen. Und das ist eigentlich mal das Budget gewesen, was für LPTs zur Verfügung steht. Ja, das ist richtig. Aber das nochmal grundsätzlich. Wenn ein Budgetrahmen da ist, heißt das nicht automatisch, dass der auch bis ans Äußerste ausgeschöpft werden kann, sondern dann würde das Budget für nächstes Jahr, wenn wir möglicherweise finanzielle Mittel umso dringender nötig haben, quasi für nächstes Jahr da zu sein, zum Beispiel. Wir sind hier nicht bei der Bundeswehr. Also, Entschuldigung, aber wenn man das Budget verteilen kann, also wenn man irgendwo mal 2000 Euro spart und die hat man dann das nächste Mal, da haben wir dann aber auch schon ordentlich gespart dieses Jahr. Das ist wohl richtig, klar. Ja, das ist doch aber gut. Ja, denn, also ich bin tatsächlich sehr für dieses Halle in Halle, auch wenn es sich jetzt hier ein bisschen zu groß anhört. Also im Prinzip ist es eine Trennwand. Ich glaube, die Elemente müssen wir auch, Vako, ich glaube, das war jetzt mit einer U-Form. Das ließe sich vielleicht auch noch günstiger machen, könnte man noch mal drüber diskutieren in einem extra Finanzantrag. Ich persönlich würde mich dafür aussprechen, weil es dann eben nicht durch einen Abstellraum und so weiter ist. Und das, also lasst es doch, wenn wir mit Geld ein bisschen Professionalität kaufen können, dann würde ich das sehr befürworten. Also mein Job ist es hier, den Landesverband auf gesunden finanziellen Beinen zu übergeben. Und von daher ist alles, was für mich völlig entbehrlich erscheint, werde ich immer dagegen votieren. So. Und ob das professioneller aussieht, wenn du da irgend so eine Knaubnummer da machst mit selbstgebauten Wänden unter einer Trennwand und so weiter. Also ich meine, ich bitte dich. Dann nehmt lieber die Kohle und holt eine vernünftige Halle, wo der ganze Quatsch nicht notwendig ist. Aber das nur mal so. Fulleren Pac-Man Stone Pirate. Also ich möchte darauf hinweisen, dass wenn im hinteren Teil der Halle gegessen und geschwatzt wird, dass der Geräuschpegel in der Halle dann enorm steigt. Und irgendwie muss man den Schall dämmen. Und wenn du jetzt so eine einfache Stehtrennwand einmal quer durch die Halle ziehst und dann die irgendwo eine kleine Lücke lässt, wo man durchgehen kann, und dann den Vorhang bis da unten, bis auf die Kante runtersetzt, dann kannst du eben den Geräuschpegel von den Essern und Schwätzern gegenüber denen, die in der AV aufmerksam zuhören, schon erheblich dämpfen. Und es geht tatsächlich eigentlich nicht darum, ob es hübsch ist, sondern die Arbeitsbedingungen im Bereich der Halle, wo die AV stattfindet, einigermaßen erträglich zu halten. Vielen Dank, Fulleren Stone Pirate. Ja, ich wesentlich das, was Fulleren gesagt hat. Es gibt, also ich kenne die Halle auch und das Problem ist tatsächlich, das Problem ist halt, idealerweise sollte man, muss man so wenig, sollte man so wenig Geld dafür aufwenden können, wäre schön, aber es muss immerhin noch praktikabel sein. Es muss praktikabel sein und es muss auch zuverlässig sein, relativ zuverlässig sein. Es bringt nichts, wenn wir da irgendwie einfache Pappwände nehmen, die allerdings dann, weil einer mal versehentlich einmal dagegen läuft, dann auseinanderfallen. Also deswegen, also da muss man leider Gottes schon Geld ausgeben. Vielen Dank, Stone Pirate. Weitere Wortmeldungen und Beiträge. Also ich sehe das ähnlich. Das letzte Mal, ich kann mich daran erinnern, das war ja im April 2015, wo wir das hatten. Mal hatten wir die Wand oben, mal hatten wir sie unten. Und wenn sie unten war, dann musste man eben irgendwie, ich sage jetzt mal, durch den Fahrradkeller laufen, durch eine Tür, damit man da irgendwie hinkam. War so semi. Trotzdem hat man es auch nicht gleichzeitig mitbekommen. Was jetzt, beziehungsweise wenn die Wand oben war, dann war es eben laut. Da mussten wir auch ständig zur Ruhe aufrufen. Vielen Dank, Roni. Weitere Äußerungen und Meinungen? Ja, also ich finde das auch wichtig, weil gerade bei der Aufstellungsversammlung, die Reden müssen gehört werden. Und was wir auf jeden Fall haben sollten, zumindest in einem Bereich, wo man so halbwegs eine Wahlstraße hinkriegen kann, denn gerade bei diesen Aufstellungsversammlungen ist das Wahlverhalten doch etwas anders, als wieder einen Stimmzettel am Tisch auszufüllen und in eine Kiste zu schmeißen. Gut, ob es denn wirklich 1300 Kosmos oder ob es eine günstigere Lösung geben könnte, da kann man ja nochmal drüber reden, aber ansonsten, ich sehe das schon als Not. Danke, Ralf. Also, wir werden ja nicht irgendwie eine Wahlstraße brauchen, wo irgendwie 500 Leute abstimmen müssen. Das wird zwar schön, aber das wird ja nicht der Fall sein. Wahrscheinlich wird es eher irgendwie so 200, 250 Leute betreffen, die da ihre Stimme abgeben wollen auf unserer AV. Da müssen dann auch nicht so die Räume, die riesigen Räume für vorgehalten werden. Ich finde, das kriegt man da, glaube ich, ganz gut hin, in den Räumlichkeiten, die wir ja auch kennen. Danke, Wastel, der Roni. Genau, Stimmen müssen gewählt werden, Stimmen müssen ausgezählt werden. Und wenn wir 250 Stimmen auszählen, dann wäre das eben auch schön, wenn das in einem getrennten Bereich laufen würde, während der Parteitag eben noch weiter beziehungsweise die Ausstellungsversammlung noch stattfinden kann und nicht irgendwie hinter der Bühne oder sonst wie. Wir haben, Vaku, korrigiere mich, soweit ich weiß, keine extra Klassenräume und so weiter. Ich stehe hier eher auf verlorenem Posten, deswegen sage ich gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob der Kollege Marsching oder der Corvin eher waren, aber da wir grundsätzlich im Sprechenraum Vorrang gewähren, ist der Kollege Marsching dran. Ich möchte noch ganz kurz vorher was sagen, ganz kurz noch. Der Marsching darf gerne sofort. Ja, bitte, dann loslegen. Mach. Ich möchte nur daran erinnern, dass wir extra deswegen auch entschieden haben, dass wir halt die Auszählpausen nicht für einen LPT nutzen wollen, sondern Auszählungen sind Auszählungen. Da findet nichts anderes statt. Wahrscheinlich, wenn wir irgendwie die Liste nach und nach wählen. Es findet andere statt, außer Auszählung. Wozu einen weiteren Raum brauchen dafür? Vielen Dank, Wastel, Michelle und dann Corvin. Wie viel von dem Bereich der Halle, nein, anders gefragt, ich habe es nicht richtig mitbekommen. Reden wir von der Aula oder reden wir von der Halle? Das ist die von gleiche Location, wohl, ne? Das ist die gleiche Location wie letztes Mal. Da kannst du dich sicherlich auch erinnern. Ja, dann ich hast kann du, mich erinnern. Ne? Diese komische also Wand. Von der Aula. Genau. So, wir reden von der Aula. Wenn wir davon reden, dann gibt es, weil es keine andere Möglichkeit gibt, zum Klo zu gehen, muss uns die Schule hinten diese Räumlichkeit, also zumindest den Gang hinten zum Klo erlauben. Oh, das war laut. Auf dem Weg dahin gab es seinerzeit die Küche. Wer damals dabei war, 2010, mag sich erinnern. Da gibt es eine Küche und in der Küche gibt es Sitzplätze. Michelle, du bist in einer anderen Location. Ja. Du bist in einer anderen Geld. 2010 war eine andere Schule als 2015. Dann bin ich in der falschen Schule. Alles wird gut. Sowieso. Vaku oder Corvin? Also ich mache einfach mal ganz kurz. Ich habe die Diskussion ja nicht mitbekommen, weil ich auf der Klausur nicht war. Ich bin ja auch immer ein bisschen geizig. 1300 Euro für so ein paar Wände finde ich so beim ersten Überlegen auch immer viel. Aber tatsächlich durch die Diskussion habe ich mich auch überzeugen lassen. Ich würde dafür stimmen. Ich würde auch für diese 1300 Euro stimmen. Vielleicht kann man ja nochmal ein Gegenangebot einholen, wenn es geht. Wenn es das nicht gibt, ja, dann sei es drum. Aber ich kann mich ganz gut daran erinnern, wie das war vor der Wand, hinter der Wand, mit offener Wand, mit geschlossener Wand. Es war echt kacke. Also ich würde das tatsächlich unterstützen. Ja, vielen Dank, Corvin. Also nur so viel als Anmerkung. Also wenn es ums Prassen geht, dann gibt es hier sowieso eine Koalition der Kollegen, die das nicht so eng sehen im Vorstand. Deswegen stehe ich, wie gesagt, hier völlig auf verlorenem Posten. Ich spare mir auch weitere Argumente und Diskussionsbeiträge. Nur so viel. Nach meinen Informationen gibt es, glaube ich, 122.319 Schulen in diesem Land. Und lustigerweise kommt für uns als einzige Schule immer nur Gelsenkirchen in Frage, die offensichtlich aber auch noch völlig suboptimal ist. Da würde ich mal durchaus überlegen wollen. Aber gut, wie dem auch sei, der Antrag war, die AV auf dieses Wochenende 24. 25. zu machen und alles, was finanziell noch nachkommt, da kommt ja das dicke Ende dann noch nach, und von daher weiß ich nicht, ob es Not tut, jetzt noch weiter darüber zu diskutieren. Die Moni ist aber nochmal in den sprechenden Raum gehüpft. Ich wollte ganz konkret was dazu sagen, was du gerade gesagt hast. Also wir haben in Bochum jetzt gerade eine Nutzungsordnung für Schulräume gehabt, und ich kann die WAKO sehr gut verstehen, weil Gelsenkirchen ist der einzige Ort meines Wissens in NRW, der halt nur diesen obligatorischen Betrag von 1 Euro nimmt. In Bochum ist es im Moment, du bezahlst 40 Euro die Stunde für eine Aula, und es gibt in der Bochumer Schulausschuss-Sitzung einen Vergleich, was andere Städte kosten, und Bochum ist so mittendrin. Das heißt, Gelsenkirchen hat sich eigentlich so zur Aufgabe gemacht, wir möchten jedem ermöglichen, eine Veranstaltung zu machen. Insofern läuft das immer auf Gelsenkirchen hinaus, weil die Grundgebühr ist in Gelsenkirchen einfach unheimlich gering im Vergleich zu allen anderen Städten in NRW. Vielen Dank, Moni. Und der Corvin bat nochmal ums Wort. Ja, also ich habe mich in Meerbusch mal umgehört, weil ich die Schnapsidee hatte, da mal vielleicht einen Tag der politischen Arbeit zu organisieren. Die stellen uns schlichtweg keine Räume. Was die gefragt haben, war, haben wir denn eine Regierung? Haben wir also einen Ortsverband? Nein, das war schon mal schlecht. Und auch mit anderen teilweise wirklich an den Haaren herbeigezogenen Begründungen hat man uns unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass die Schulen da für uns nicht zur Verfügung stehen. Fertig, aus. Also das mit den 122.000 Schulen, das möchte ich mal relativieren. Gut, vielen Dank, Corvin. Wenn jetzt keine, dringenden Wortmeldungen mehr da sind, würde ich gerne diesen Antrag abstimmen wollen. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung des Antrages 215436, und zwar expressis verbis. Der Landesvorstand beschließt, die Aufstellungsversammlung zur Landtagswahl 2017 am 24.05.2019 in der Gerd-Hauptmann-Realschule in Gelsenkirchen Erle durchzuführen. Darauf erstreckt sich dieser Antrag und wie gesagt, expressis verbis, nicht auf das Budget dafür. Gut, dann gibt es Gegenstimmen? Entschuldigung, gibt es Gegenstimmen? Meine? Gibt es Enthaltungen? Dann haben wir 2, 4, 5 Stimmen dafür, eine Gegenstimme, und damit würde das bedeuten, der LPT findet am 24.05.2019 in Gelsenkirchen statt. Vielen Dank. Ja, ich sag auch danke. Ich habe aber eine Frage, wenn jetzt das nicht die Finanzen betrifft, müssen jetzt für die einzelnen Punkte jeweils einzelne Finanzanträge gestellt werden? Naja, für das Budget müsste nachdem halt die Kosten etwas klarer sind, halt das Budget noch eingebracht werden und abgestimmt werden. Also wir das ist ein Budget. Ja, wir hatten da unterschiedliche Vorgehensweisen in den letzten 3 Jahren, und ich fand das immer extremst unglücklich, dass die WAKO bzw. das Team der AG Events oder wer auch immer damals zuständig war, jeden Kack einzeln beantragen musste. Ich wäre doch sehr dafür, dass wir nach einer groben Budgetplanung ein Budget verfügbar machen, gemäß Vorstand. Und wenn das überzogen wird, dann mögen sich die entsprechenden Organisationen aber bitte bitte nicht jeden Posten einzeln als Finanzantrag. Da bin ich echt gegen. Aber das, nein, das habe ich nicht gesagt. Darum ging es auch nicht. Aber das Budget erleichtert erstmal die Planung und erleichtert den Überblick über die finanzielle Situation des kommenden Jahres. So. Und das heißt noch lange nicht, dass der Topf da ist und dann eben, das hatte ich vorhin schon mal an anderer Stelle gesagt, eben entsprechend, sag ich mal, verbraucht werden kann. Ich habe ein Problem bei solchen Posten wie Halle in Halle für 1300 Euro. Und da möchte ich gerne gleichwohl noch mal wissen, was das ist, bevor ich sage, ja, naja, gut, da gibt es ein Budget und dann juppt die Geige und dann gucken wir mal, wie's was übrig bleibt. Ah, jetzt gibt es Wortmeldungen ohne Ende. Wir haben das Ding abgestimmt und ich möchte die Diskussion jetzt hier abbrechen, verflucht nochmal. Wir müssen hier zu Potte kommen. So, also der Antrag zur Durchführung des LPTs ist damit angenommen. Ich weiß nicht, was da noch zu diskutieren gibt. Das müssen mir meine Vorstandskollegen bei Gelegenheit dann mal erläutern. Ich würde jetzt dann zum Punkt Sonstiges übergehen. Und da steht als erstes Flyer Migration Integration Sandra. Entschuldige, Bernd, wenn ich ganz kurz dazwischen funken darf. Nein, wir machen jetzt Sonstiges. Okay. Weiß jemand zu dem Punkt Flyer-Migration und Integration irgendwas zu sagen? Ja, ich sehe, die Kollegen sind nicht glücklich über die rigide Vorgehensweise hier. Ich sehe im Sprechenraum. Ich kriege hier Kommentare. In welcher Zeit ist sie denn jetzt? Cassandra ist im Sprechenraum, die war heute noch nicht dran. Bitte sehr. Hallo, guten Abend zusammen. Ich war gerade etwas verwirrt, weil ich mein Mikrofon noch nicht an hatte. Entschuldigung. Ja, ich habe euch was vorzustellen, nämlich einen Flyer. Den Link habe ich ins Pad gesetzt. Ich habe mit Simone Brandt gesprochen, mit Jens Ballerstedt. Wir haben mal 2013 einen Flyer kreiert in Krefeld, Migration und Integration der Piratenpartei Krefeld. Ich würde den gerne hier für den KV drucken lassen, hätte aber gerne dieses Presseding darunter. Und deshalb möchte ich euch fragen, ob ihr da mitgeht. Ich lasse euch noch ein paar Tage Zeit, weil das Fest ohne Grenzen, wo ich den Flyer nutzen möchte, ist schon am 27. August. Was genau meinst du mit das Presseding? Habe ich auch nicht verstanden. Was meinst du damit, Sandra? Also nur zur Information. Verantwortlich für die Presse muss da doch drauf. V.I. etc. pp. Verantwortlich im Sinne des Presserechts, ja. Das danke. Ist bei euch aber als Kreisverband kann es der Kreisvorstand sein, weil ihr eine Gliederung seid. Ihr seid kein VKV. Okay, dann mache ich das da. Aber nichtsdestotrotz hätte ich gerne, dass ihr euch den anguckt, weil so viel wie ich weiß, haben wir im Landesverband gar nichts dazu. Könnt ihr mir da zustimmen? Ich habe nämlich überall gesucht und wie gesagt mit mehreren Leuten gesprochen. Ich muss mir den in Ruhe durchlesen. Ist der Text neu oder von wann ist der? Der ist von 2013, kreiert von Dr. Guido Dietl. Der ist jetzt bei den Grünen. Bei dem habe ich mir aber grünes Licht geholt, dass ich den Flyer nutzen kann. Mit dem Jens Ballerstedt, der hat sich den durchgelesen, habe ich ein bisschen Wording geändert und das Deckblatt. Da ich aber keine Webdesignerin oder dergleichen bin und auch kein Computer-Nerd, habe ich mir Mühe gegeben, das hinzubekommen. Wenn dann noch jemand eine andere Idee hat, kann der die gerne bearbeiten, weil das ist möglich mit dem Link, den ich euch ins Bett gestellt habe. Ja, ich habe ja deine Telefonnummer. Ich rufe dich da morgens an. Ich habe morgen ein bisschen Luft, dann mache ich dir den ein bisschen schön. Der sieht ja gruselig aus. Entschuldigung, ich habe das auch das erste Mal gemacht. Ich bin froh, dass ich überhaupt so weit gekommen bin und stolz auf mich selber. Ja, dafür ist es super geworden, also wirklich. Das will ich auch damit nicht sagen, aber wir haben eine CI und die würde ich gerne auch auf Kreisebene sehen, weil das ist ja das Design von, ich glaube, 2009. Super, danke dir, Paki. Und euch anderen danke ich, dass ihr mir zugehört habt. Das war es eigentlich schon. Also beschäftigt euch ruhig auch mal mit dem Flyer, weil ich denke, dass das auch ein wichtiges Thema der Piratenpartei ist. Ja, Sekunde mal, druckst du den auf eigene Kosten oder der KV? Der KV hat Geld und ich habe auch schon einen Antrag gestellt, aber wie immer habe ich wieder keine Antwort. Unser erster V ist auch im Urlaub, also ich muss mich da wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden, bis das Geld genehmigt. Das Fest ohne Grenzen übrigens ist ein Fest gegen Rechts, findet in Krefeld jedes Jahr statt. Letztes Jahr war man uns böse, weil wir nicht da waren. Da habe ich Oberbürgermeisterwahlkampf in Stadtbitte gemacht und dieses Jahr bin ich mit den Duisburger Piraten das ganze Fest am Organisieren, weil ich nicht so viel Manpower in Krefeld habe. Dementsprechend kann ich auch nicht zum NRW-Tag kommen und zum Bundesparteitag erst recht nicht. Ja, vielen Dank, Sandra. Gut, das wäre das Thema Flymigration, Integration im Bereich Sonstiges. Jetzt hat irgendjemand schlauerweise einen Finanzantrag in den Bereich Sonstiges reingemogelt. Ich weiß gar nicht, ob das zulässig ist. Ist nicht zulässig. Das ist nicht zulässig, aber es ist sinnvoll. Ja, danke. Leute, wir stehen kurz davor, unsere Aufstellungsversammlung für die nächste Landtagswahl in 2017 abzuhalten. Und wir eiern jetzt hier rum mit irgendwelchen blöden Diskussion, ob denn irgendwie 1500 Euro für irgendwas zu viel oder zu wenig ist. Das ist auch Humbug. Hast du diesen Antrag da reingeschrieben? Ja, natürlich habe ich den Antrag da reingeschrieben. Ja, aber das ist, weißt du, das war alles, wir hatten das von ausdiskutiert, da verstehe ich den Bernd auch. Und wir werden nochmal zu dieser Halle-in-Halle-Geschichte, wie es jetzt umgangssprachlich hieß, werden wir jetzt nochmal fragen, ob es einen günstigeren Preis gibt. Und dann gibt es dazu gegebenenfalls nochmal einen gesonderten Finanzantrag. Aber soweit hatten wir uns ja jetzt einen Rahmen gesetzt. Ja, das ist mir, also wir haben uns keinen Rahmen gesetzt, wir haben uns nämlich nur für eine Location entschieden, wie es der Antrag da oben ja auch beschreibt. Ich möchte jetzt einen Rahmen vorgeben und der AG Evente einen Rahmen vorgeben, in dem sie halt planen können. Weil ansonsten ist nämlich nichts beschlossen. Wir haben lediglich beschlossen, dass wir da irgendwie nach Gelsenkirchen wollen und die AG Events weiß nicht, was sie machen können. Das ist Kacke. Nein, will ich jetzt nicht abstimmen. Die AG Events kann loslegen, die AG Events hat auch einen Rahmen. Also ich weiß nicht, was das hier jetzt soll. Also wenn die Diskussion um den Antrag zu Gelsenkirchen richtig mitbekommen habe, dann hast du ganz explizit den Antrag 6 nochmal wiederholt und explizit darauf hingewiesen, dass damit kein Budget verbunden ist. Ja, so ist das. Ja, und dem möchte ich bitte hiermit mit meinem Antrag jetzt eine Lösung vorschlagen, damit ein Budget verbunden ist. Es geht nicht um ein Gesamtbudget oder die Höhe des Budgets. Es geht für mich zumindest mal in diesen um diese Punkte Halle in Halle, die für mich auch nach der Erläuterung immer noch fragwürdig sind. Ich habe kein Problem damit, 1000 Euro für ein Internet auszugeben. Wenn keins da ist, musst du es beschaffen. Okay, kein Problem. Aber ich habe einfach ein Problem damit, Budgetposten abzustimmen oder durchzuwinken, bei denen ich einfach kein aus möglicherweise persönlichen Gründen oder aber auch aus finanziellen Gründen kein gutes Gefühl. Aber dann kannst du auch einen Shuttle-Service einrichten für 2000 Euro, wenn es im Budget liegt. So, ist ja völlig egal. Ist im Budget und dann raus mit der Kohle. Und nochmal, ich sag's zum, ich weiß nicht, x-ten Mal und ich sag das auch nicht das erste Mal hier, heute, sondern ich habe das auch vorher schon gesagt. Es geht nicht darum, dass wenn ein Budgetrahmen da ist, dass der bis auf den letzten Cent ausgeschöpft werden kann. Es geht nicht darum, dass jetzt Budgets ausgeschöpft werden sollen. Es geht auch nicht darum, dass irgendwie der letzte Cent ausgegeben wird, sondern es geht darum, wie auch bei den LPTs zuvor, dass wir einen Rahmen geben, mit dem die AG Events planen kann. Und den hat sie. Wenn sie einen hat, dann ist es die, dann sind es 3000 Euro, die wir irgendwann mal beschlossen haben pro LPT. Wenn das deine Aussage ist, die Leute, die AG Events haben 3000 Euro zur Verfügung zur Planung des LPTs, dann ziehe ich den Antrag sofort zurück. Aber gerade eben gab es die Aussage, wir haben uns für Gelsenkirchen entschieden, aber ein Budget beschließen wir nicht. Und das können wir so nicht stehen lassen. Das geht nicht. Du bist selber Controller, dann machen wir demnächst für LPTs und ähnliche Veranstaltungen Zero-Based Budgeting, dann drehen wir nämlich den Spieß einfach um. Ich glaube nicht, dass diese Diskussion jetzt hier zielführend ist. Ich möchte die jetzt auch abwürgen. Wir haben gerade drüber diskutiert, du reißt das Päckchen wieder neu auf. Und wir haben auf der LAFO-Klausur drüber diskutiert. Also ich weiß nicht, was das hier jetzt soll. Dann habe ich vorhin den Hinweis auf den letzten Antrag zu Gelsenkirchen falsch verstanden. Stell doch mal einmal ganz kurz klar, mit welchem Budget die AG Events Gelsenkirchen planen kann. Nee, das muss ich hier nicht klarstellen. Das ist hinlänglich diskutiert worden, das ist hinlänglich abgebildet worden. Ich würde jetzt lieber den nächsten Punkt machen wollen und der da heißt Serverausfall, Bubimann und Korax steht da drunter, warum auch immer. So, und jetzt komme ich auf die Idee, diesen Antrag da drunter nochmal einzutragen. Also ich habe jetzt im Chat zumindest irgendwie Feedback bekommen, dass das irgendwie Teile der AG Events genauso sehen, dass die nicht wissen, mit welchen Mitteln Sie jetzt planen können. Russell, wir haben einen Antrag abgestimmt und der steht da oben drin. Und das ist auch der Antragstext. Und da drin steht dann tatsächlich auch geschätzt 400 Euro. Und das haben wir jetzt abgestimmt. Und wenn Bernd sagt, da ist kein Budget drin, hin und her, alles schön, aber das gehört zum Antragstext. Das haben wir jetzt durchgestimmt. Für Technik steht da 400 Euro geschätzt drin. Zum Beispiel. Das ist in der Beschreibung. Wenn wir später irgendwann mal die Aufzeichnung uns anhören, dann werden wir hören, dass Bernd explizit gesagt hat, wir haben uns für Gelsenkirchen entschieden, wir haben den Antrag positiv beschieden, ohne ein Budget zu beschließen. Das weiß ich, was er gesagt hat. Okay, das war die Diskussion, die der Bernd eigentlich abbrechen wollte. Das läuft darauf hinaus, was ist sinnvoll, also inhaltlich sinnvoll und was nicht. Und Vaku wird so vorgehen, wie sie die letzten Male auch vorgegangen ist, was ich nicht so schön fand, aber dann ist das halt so. Für Dinge, die sie plant, einen Finanzantrag stellen, teilweise einzeln. Wir werden den durchstimmen und das genehmigen oder nicht. Und zu gegebener Zeit auch über diese Wand abstimmen oder nicht. Darf ich da kurz noch was zu sagen? Bitte. Also bisher habe ich die Anträge auch so gestellt, dass da die Hallenkosten, die Technikkosten, geschätztes Sonstige, geschätztes irgendwas drin ist. Und da war immer eine Gesamtsumme drin. Und das war dann das Budget, was dann vielleicht darüber hinausging, was vorher noch nicht vorhersehbar war, wie ein Wagen, der die Technik, der AG Technik dahin fährt, etc., was auch keine hallenbezogenen Kosten sind, sondern allgemeine Kosten, die immer anfallen bei einem LPT. Aber bisher hatten wir immer einen Kostenrahmen und nur wenn wir darüber hinausgegangen sind, hätten wir nochmal anklopfen müssen. Und diesen Rahmen wollte ich eigentlich damit jetzt auch schaffen. Ich weiß nicht, was Internet kostet. Das ist einfach nur mal dahingeschrieben. Vielleicht kostet es nur 200 Euro. Aber irgendwie müssen wir ja ein Budget haben. Der Michel. Ich weiß anscheinend, warum ich mir sonst keine Vorstandssitzung anhöre. Aber wenn ich schon mal hier bin, die Zauberworte heißen Micromanagement und Vertrauen. Natürlich sind Budgets dafür da, dass sie bis zum letzten Cent ausgeschöpft werden. Dann, sonst muss man das Budget einfach kleiner machen. Dafür sind Budgetrahmen nun mal da. Wenn man sie setzt, dann können sie ausgeschöpft werden, wenn das denn sein muss, weil die Kosten so hoch sind. Wir haben noch ungefähr 50 Tage Zeit. Ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet. Vielleicht sind es auch 49. Dann ist diese Aufstellungsversammlung. Davor muss eingeladen werden und so weiter. Ihr habt gerade einen Beschluss gefasst, in dem explizit nicht über Geld beschlossen wurde. Es wurde extra wiederholt. Wir beschließen nicht über das, was in der Beschreibung steht, sondern nur über den Tag und den Ort. Und wenn ihr jetzt nicht die Freiheit gebt, und zwar auch die finanzielle Freiheit, dass das Ding vernünftig durchgeführt werden kann, dann sehe ich uns einem Desaster entgegenlaufen. Dieses Micromanagement, was ihr hier macht, dass man bei allem und jedem, was ein Durchführender vor Ort macht, mitentscheiden will, ob das sinnvoll oder nicht ist, sinnvoll ist oder nicht. Das, ja, ich hoffe, dass ihr das hinbekommt mit dieser Aufstellungsversammlung. Vielen Dank, Michel. Ich bin fest davon überzeugt, Leute, du kannst dich auch darauf verlassen und so viel Vertrauen muss auch gegenüber dem LAFO sein, dass wir das hinbekommen werden. Aber trotzdem danke für deinen Input. So, können wir den Punkt jetzt endlich abschließen? Ja, wollen wir dazu mal abstimmen oder nicht? Nein. Das halte ich für unverantwortlich. Mach weiter. Serverausfall, Bubimann, Korax steht da drunter. Zur Erklärung, Korax möchte gerne etwas darüber wissen und hat den Bubi gebeten. Und da ist er auch schon. Ah, okay, das alles klar. Okay, bitte sehr. Ja, hat jemand Fragen? Soll ich irgendetwas vorweg erzählen? War irgendwie ein Server weg? Ja, erzähl mal, was ist denn da schiefgelaufen, Ansgar? In der Nacht vom Sonntag auf Montag wurde der Server vom Stromnetz genommen und ist umgezogen. Und an seinem neuen Ort, als er wieder eingeschaltet wurde, ist er in einen Fehler gelaufen, den wir bis jetzt noch nicht hatten mit dem Gerät. Vielleicht als für den, den es interessiert, die Kiste ist sehr modular aufgebaut. Man kann da Festplatten unterschiedlich reinstecken. Man kann da Compute-Module, wo dann CPU drin sitzt, reinstecken, Netzteile und, und. Und das Problem, was wir hatten, war, dass das Management-Modul, was halt alle anderen Module steuert und die Kisten hochfährt und sowas, das hat halt keine Netzteile mehr erkannt. Es hat halt die Netzteile immer nur mit Unknown Device betitelt. Und deswegen war es nicht möglich, irgendwelche Server zu starten. Und ich habe dann um kurz nach 6 vom Tim einen Anruf bekommen. Der hatte das live mitbekommen, dass da das Problem ist. Ich bin dann ins Rechenzentrum gefahren und der Tim hat das von zu Hause aus versucht, irgendwie zu beheben. Wir haben das vor Ort nicht hinbekommen, also es ging einfach nicht. Wir haben alles rausgezogen, in unterschiedlichen Konfigurationen wieder reingesteckt, neu gestartet. So ein Startvorgang dauert jeweils so 10 bis 15 Minuten. Es hat sich dann bis 12:30 hingezogen und wir haben gesagt, gut, das bringt jetzt nichts. Ich habe fast alles ausgebaut, habe es eingepackt und bin zum Tim gefahren, weil beim Tim die Backup-Hardware, die wir einmal angeschafft haben, stand. Wir haben das dann da alles eingebaut. Der Fehler war dann da auch wenn wir die Backup-Hardware verwendet haben, was ich bis jetzt nicht verstehe. Wir haben dann den restlichen Tag bis 21 Uhr beim Tim verbracht, da unterschiedliche Firmwares drauf zu flashen, im Internet zu gucken. Wir haben rumtelefoniert, mit Leuten, die das beruflich vertrieben haben und supportet haben. Es hat halt irgendwie nichts gebracht. Wir haben dann angefangen, Komponenten auseinanderzuschrauben, die nicht zum Auseinanderschrauben gedacht sind. Haben dann eine Bufferbatterie gefunden, die haben wir rausgenommen, kurz geschlossen. Danach funktionierte es wieder. Dann hat Tim noch in der Nacht auf Dienstag die ganzen Firmwares wieder zurückgespielt, weil das mit den Firmwares, die wir eingespielt hatten, nicht in Düsseldorf wieder gelaufen wäre. Das ist eine andere Revision, die in Düsseldorf steht. Ich bin nach Hause gefahren, am Dienstag dann wieder hingefahren, habe alles beim Tim abgeholt, nach Düsseldorf gebracht, eingebaut und nach anfänglichen Problemen lief es dann da und dann haben wir halt die Dienste wieder gestartet. Doof ist, wir wissen immer noch nicht, warum der Fehler aufgetreten ist und ja, jetzt läuft es halt wieder, es war dumm. Vielen, vielen Dank. Echt, ihr seid großartig. Jo, ich glaube, dem kann man sich nur anschließen. Da ist der Ride of Palidad offensichtlich Fragen. Ja, was heißt das beim nächsten Stromausfall oder wie auch immer? Ja, keine Ahnung. Muss ich leider so sagen, keine Ahnung. Wenn wir es jetzt nicht austesten wollen, ob er hochfährt, ja. Also wir hatten in den 5 Jahren oder so, seitdem wir da stehen, bis jetzt einen Stromausfall. Und jetzt halt diesen Umzug, wodurch wir keinen Strom mehr hatten. Eigentlich geht man nicht davon aus, dass in so Rechenzentren Stromausfälle sind. Von wo nach wo ist das Ding umgezogen? Aus der ersten Etage ins Erdgeschoss. Hört sich doof an, ist aber so. Also innerhalb des Rechenzentrums, das ist das Housing, was wir da machen? Ja, genau. Das halt hier in Düsseldorf so ein riesiges Gebäude und unser Anbieter hat seinen Anbieter gewechselt und der hatte halt andere Räumlichkeiten im gleichen Gebäude. Okay. Also eigentlich Tagesgeschäft. Ja, es wäre halt auch nicht zu dem Problem gekommen, wenn halt die Netzteile nicht erkannt worden wären. Weitere Fragen an den Ansgar? Hattest du Schweiß auf der Stirn? Oder schwitzige Hände aus Angst? Nö, da ist ja sehr kühl im Rechenzentrum, das passt schon. Ich habe noch so ein leichtes Fiepen, weil das sehr laut ist. Ja gut, wenn niemand Fragen hat, ansonsten E-Mail auf die NRW-Liste oder direkt an mich. Ich beantworte das gerne noch. Ja, vielen Dank an dich, Ansgar, und two thumbs up, wie man so schön sagt, für die Superleistung der AG Technik in dem Zusammenhang. Wenn wir schon mal dabei sind zu danken, dann gibt es natürlich noch jede Menge anderer Leute, denen man danken muss und danken kann, außer der AG Technik. Da ist zum Beispiel heute Abend auch wieder die wundervolle Isan, die uns mit dem Protokoll hier versorgt. Und auch das ist eine reife Leistung, jede Woche hier zu sitzen und das Protokoll zu machen. Auch danke an die Isan und danke an die Technik und danke an die vielen Ungenannten, die ich jetzt nicht parat habe und die mir auf die Schnelle nicht einfallen. Gut, wir haben als nächstes Unterstützung des Bündnisses oder vielmehr, lass mich gucken, Beauftragung, Vertretung beim Demo-Bündnis gegen TTIP am 17.09. Ich weiß nicht, wer das beantragt hat, aber falls derjenige da ist, bitte sehr. Jo, ich war das. Ja, natürlich auch an die Vaku, entschuldige bitte. Folgendes. Mich rief heute der Franz Bühning bzw. der Olaf Wegner aus Pop-Wuppertal an. Der Franz ist momentan immer Teil dieses Trägerkreises für diese Demo am 17.09. gegen TTIP und CETA. Ich wiederum hatte letzte Woche ein Treffen mit Jörg Eichnauer und Andreas Trennhäuser von Mehr Demokratie e.V. Und wir sind mit denen in Kontakt, dass diese Demo halt eine große Sache wird. So, sind 7 Demos bundesweit geplant. Köln ist die einzige in NRW. Wir haben bisher noch keine offizielle Aussage dazu gemacht, wie wir uns da verhalten. Andere Parteien sind da schon ein bisschen weiter. Und das würde ich ganz gerne heute Abend mit euch besprechen und dann auch hoffentlich positiv durchstimmen. Es geht darum, dass wir jemanden brauchen, der zu diesen Treffen geht. Das hat der Jojo, glaube ich, gemacht, oder Franz? Ja, ich kann das vielleicht kurz ergänzen. Der Jojo ist einmal mit gewesen. Ich bin für das Wuppertaler Bündnis dort Trägerkreis aktiv, inoffiziell auch für den Paritätischen Wohlfahrtsverband. Und bin eben auch in der wöchentlichen Telefonkonferenz, die im erweiterten Organisationskreis ist. In diesem Organisationskreis und Abstimmberechtigte im Trägerkreis können aber nicht Parteien sein. Und das war der Punkt, warum ich Paki jetzt also sage, ich kann jetzt also nicht offiziell hier Vertreter der Piratenpartei werden, weil dann müsste ich meine Aufgabe in der Telefonkonferenz und im Organisationskreis auch wieder aufgeben. Denn Parteien können eben nicht direktes Mitglied im Trägerkreis sein, sondern sie können und können gerne Unterstützer sein dieses TTIP-Bündnisses. Und das ist eben bisher nur durch die Linken schon der Fall. Und wir sollten sehen, dass wir im nächsten Kreis am 9.8., das findet in Köln statt, dann auch präsent sind. Für diesen einen Termin könnte ich das machen. Dauerhaft sollte das aber jemand anderes sein als ich in Person. Okay, das hatte ich eben am Telefon missverstanden. Aber das können wir dadurch lösen, indem wir entweder den Jojo oder jemand anders aus dem Vorstand damit beauftragen. Ich würde aber auch nochmal bei den Kölner Piraten nachfragen, weil die ja wirklich vor Ort sind da. Also ich habe am 29., also letzte Woche Freitag, war ja auch Pressetermin auf der Domplatte. Dort habe ich Ingo getroffen von den Kölner Piraten. Ich meine, es war Ingo, mich zu erinnern. Ingo Luff. Ja, den könnte man in jedem Fall, denke ich, dafür ansprechen, um auch da dann präsent zu sein und hier für die Landespartei dann eben auch Bündnispartner zu werden. Denn wenn die Piraten jetzt drin sind, du hattest die Seite notitip-köln.de dort aufgeführt, ist eben das lokale Bündnis von Köln und nicht von dem Bundesbündnis für die Demo vom Land NRW. Das ist eben die ich weiter unten ins Bett eingefügt habe, titip-demo.de und dann Köln aufrufen. Ja, ich habe es im Antrag nochmal ergänzt, danke. Ja, wen genau wir da beauftragen können, müssen, sollten, können wir jetzt hier an der Stelle noch nicht da in den Antrag reinschreiben, weil ich habe, wie gesagt, da heute erst drauf angesprochen wurde. Aber ich finde es wichtig, dass wir das heute zumindest schon mal beschließen, dann jemanden suchen, weil sonst hätten wir erst in 2 Wochen jemanden und dann sind wichtige Planungsumstände eventuell an uns vorbeigelaufen. Ich habe nämlich auch die Info bekommen von Mehr Demokratie e.V., dass man dort einen Wagen mitfahren lassen kann. Die Linken haben wohl schon einen geplant und ich fände es schön, wenn wir da ein bisschen mehr Präsenz als nur 3-4 Fähnchen hätten. Und es wird mit maximal 30.000 Leuten gerechnet, minimal mit 5.000 Leuten. Insofern sollten wir da schon irgendwie ein bisschen was auffahren, damit wir auch gesehen werden. Aber das ist jetzt nicht Teil des Antrags. Das würde dann jemand machen, der sich da auch ein bisschen intensiver drum kümmert. Jo, gibt's da Fragen zu? Müssen wir aus dem Landesvorstand jemanden beauftragen? Also wenn es jemand aus dem LAFO ist? Nee, nicht wirklich. Also das habe ich jetzt nur reingeschrieben, weil ich wollte eigentlich den Franz beauftragen, aber der kann halt nicht. Insofern müssten wir jetzt halt eben dann jemanden suchen, den wir auch beauftragen. Wenn das ein Landesvorstandsmitglied ist, brauchen wir dem nicht extra eine Beauftragung zu geben. Also es geht darum, einmal zu sagen, man möchte im Bündnis beitreten. Diese Aufgabe kann ich gerne nächsten Tag übernehmen, also für den Tag. Dann wäre ich an dem Tag halt nicht als der Wuppertaler Initiative stimmberechtigt. Im Weiteren sollte dann Präsenz aber eben durch jemand anderen wahrgenommen werden. Ich kann gerne auch immer den Kontakt halten über Informationen weitergeben und berichten. Okay, super geil. Dankeschön. Gut, weitere Fragen an den Paki oder an den Franz? Jo, dann danke erstmal soweit, aber ich schließe daraus, dass wir jetzt im Prinzip hier nichts beschließen können, Paki, oder? Korrigier mich. Ja, wir beschließen, dass wir uns darum kümmern, jemanden damit zu beauftragen dem dann halt eben auch die Aufgabe übertragen, uns da zu vertreten. Ah, du hast den Text oben schon geändert, ne? Genau, ich habe den nochmal angepasst. Jo, okay, dann wenn sonst keiner im weiteren Input hat zu dem Thema, dann würde ich das jetzt gerne abstimmen. Ja, vielleicht nochmal kurz. Unten drunter steht ja nochmal ein Text. Wenn der obsolet ist, also dann wäre der Beschluss, Unterstützer des Bündnisses zu werden, das eben tatsächlich auch zu beschließen und dann kann ich das dann am 9.8. vertreten. Nee, das ist jetzt, du meinst das, was da drunter kommt, Unterstützung des Bündnisses. Gut, dann kommt das immer. Okay. Das kommt eh danach. Also jetzt geht es erstmal um die Frage der Beauftragung oder sagen wir mal Vorstand oder einen anderen Piraten zu beauftragen und das ist jetzt das erstmal, was wir abstimmen wollen. Gut, dann werden wir das auch tun. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Dann ist das einstimmig. Vielen Dank. So, und jetzt kommt der Punkt Unterstützung des Bündnisses TTIP-Demo, offensichtlich von Paki gestellt. Paki, bitte sehr. Ja, im Prinzip hatten wir es ja schon angesprochen, dass wir uns bei denen melden, sagen hier, wir würden gerne dem Bündnis beitreten, was Franz ja auch für uns machen würde, was ich sehr toll finde. Und dann für die Zukunft dann halt dazu aufrufen, an der Demo teilzunehmen, da eventuell zu gucken, ob man an so einer Podiumsdiskussion teilnimmt mit einem Vertreter aus der Piratenpartei, dass wir eventuell einen Wagen bereitstellen und all solche Sachen, die halt zu der Demo dazugehören. Dafür müssten wir aber eben diesem Bündnis erstmal beitreten. Ja, du schreibst hier, des Weiteren möchte der Landesvorstand koordinieren, dass entsprechendes Werbemittel an die einzelnen Kreise verteilt wird. Kannst du da vielleicht noch was zu sagen? Ja, wenn man sich die Seite anguckt und ein bisschen weiter runter scrollen, sieht man Flugblätter und Plakate bestellen oder hier in der Region abholen und dann sind da ganz viele kleine Orte, unter anderem auch die Kreisbüros von der Linken, vom NABU, Buchhandlung, Verdi und so weiter. Und da fehlen natürlich auch einige Städte. Man könnte halt eben dann, wenn man Teil des Bündnisses ist, sagen, okay, wir nehmen euer Infomaterial, wir bestellen das bei euch und legen das bei uns lokal auch in unsere Kreis- oder Landesgeschäftsstelle und man kann sich das dann da abholen, dann werden wir da auch aufgeführt. Das würde eben dann auch bedeuten, dass wir da eben ja vertreten sind. Ja, vielen Dank, Paki. Weitere Fragen zu dem Antrag? Sonstige Anmerkungen, Meinungen dazu? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann können wir das Ding auch abstimmen. So, und da geht es um die Unterstützung des Bündnisses TTIP, so wie Paki das eben gerade nochmal erläutert hat und erweitert hat. Ich frage wie immer nach Gegenstimmen. Und zu dem, was ich vorhin schon sagte, zu der Castor-Geschichte, aus grundsätzlichen Erwägungen heraus bin ich dagegen. Enthaltung. Dann haben wir 4 Stimmen dafür und 1 Gegenstimme. Damit ist das angenommen. Vielen Dank. Jo, und das war dann auch der letzte Antrag im Teil Sonstiges. Das wäre soweit mit der Vorstandssitzung in dieser Woche. Wir hätten, weiß ich nicht, NÖ, ja, nein, keine Ahnung, aber grundsätzlich wären wir mit dem offenen Teil fertig. Ich sehe, da ist Danebot und Stone Pirate noch in den Sprechenraum gehüpft. Ja, ich bin gerade wiedergekommen von der Ratssitzung in Aarhaus wegen der Einlagerungsgenehmigung für den Atommüll aus Jüli. War dann eine Sonderratssitzung, da war ich da als Zuhörer. Deshalb bin ich jetzt dazu gestoßen. Ich wollte wissen, wie das mit dem Linken-Antrag ist, mit dem Antrag halt, dass wir dazu aufrufen, den Linken zu demonstrieren am Atomkraftwerk da. Der ist angenommen worden. Gut, danke. Das war doch der, ja genau, das war der Linken-Demo und so weiter am 29.10. Richtig, richtig. Jo. Ja, der ist angenommen worden. 4-1-1. Danke. Im Pad in Zeile 302, Danebot. Okay, ja, ich hatte jetzt den Pad-Link gar nicht gesehen. Und der Stone Pirate ist noch im Sprechenraum. Ja, ist was ganz harmloses. Was soll ich bei der Rechnungsadresse als Name angeben? Soll ich da meinen Namen hinschreiben und dann Organisation Piratpartei NRW? Musst du da einen Namen reinschreiben? Sieht so aus, als wollen die da einen Namen haben, als bei der Rechnungsadresse. Ich bin momentan am Erörtern, ob das vielleicht auch ohne geht, aber im Zweifel ist die Frage halt. Ja, dann würde im Normalfall immer der R1V dastehen, also im Augenblick in jedem Fall Paki. Also Piratenpartei NRW, Akademiestraße, Patrick Schiffer. Danke, das wollte ich nur wissen. Sehr gerne. Ich wohne nämlich, müsst ihr wissen. Im Keller. Meine Kollegen haben mich da eingesperrt. Wie, wir haben da einen Keller? Ich wollte es gerade sagen, im Keller. Ich bin der Keller 1V. Nee, das ist ein Schatz. Aber ich habe Internet, immerhin. Dann würde ich jetzt, oder nicht würde es immer schlecht rhetorisch, dann schließe ich hiermit die Vorstandssitzung, die Landesvorstandssitzung NRW am 4.8.2016, den öffentlichen Teil pünktlich um 22.31 und 0.6. Vielen Dank an alle Zuhörer, vielen Dank an die Landesvorstände. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich, oder vielmehr bis zur nächsten Sprechstunde in der kommenden Woche. Danke, bis dahin, Wiedersehen. Einen schönen Abend euch alle und Isan, vielen Dank, dass du so fleißig geschrieben hast. Gerne. Tschö. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.